Ja, wir sind online, du. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Na, kommen. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Abend. Abend. Schönen guten Abend. Ja, der Weltraumaffenchor hat sich zusammengefunden, um den Technikgott zu feiern am heutigen Ostersonntag. In omni patri et filii et spiritus sancti. Für Spiritus bin ich zu haben. Hosianna. Ja, genau. Ja, da springen wir gleich in die erste Quelle. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, mit einem Tool Twitter abzuforsten und nach Menschen zu schauen, die den Honkler, also den Pepe-Frosch in einem Clownskostüm, denn als Avatar verwenden. Und er hat natürlich hier und da False Positives und mit der Farberkennung ist es nicht ganz einfach, weil es auch sehr viele Variationen gibt. Und er hat irgendwie so 61.000 Accounts gefunden, wo die Farben ähnlich da waren. Aber im Endeffekt, als er dann das durchgeschaut hat, wie viele davon neu sind, hatte er 104 neue Accounts insgesamt. Und ich fand das ganz interessant, dass du mittlerweile halt, ja, einfach durch Big Data, du hast dann den Avatar und du kannst den googeln, also halt rückwärts googeln, Bildsuche, tust das auswerten und dann kannst du natürlich auch die Accounts auswerten und die Quellen, die halt am häufigsten verteilt worden sind von Honkler-Accounts, waren halt Breitbart.com, Reddit, A Voice of Europe, Zero Hedge, RT.com, The Guardian, Daily Mail, Fox News, Daily Caller, Sky, CNN, Telegraph und Vice. Und ich fand es auf jeden Fall interessant und wenn es jetzt irgendwie heißt, dass das alles Fake-Accounts sind und eine Kampagne und neu und groß gestartet, ja, 104 neue Accounts. Also gut, man muss jetzt auch sagen, zu einem Zeitpunkt, wo die Analyse gemacht worden ist, seitdem ist vielleicht auch was passiert und so, ist nur ein Zeitausschnitt, aber, damit sich seriös anhört, muss man natürlich immer rumfloskeln und sagen, ah, das setzt sich abschließend, das sollte aber auch jedem klar sein, dass das auch immer nur ein Zeitausschnitt ist. Und da habt ihr es. Der Honkler nimmt Twitter ein. Und wir leben in der Clownswelt. Ja, das mit der Clownswelt war ja schon vorher klar. Aber ja, Leute ändern ihren Avatar in solche Sachen. Das ist ja relativ normal. Und ja, die meisten von diesen Accounts werden wahrscheinlich auch irgendwelche Shitposting-Accounts sein, die halt immer, ne, wenn er das nächste Meme vorbeikommt, haben die auch nicht mehr Honkler, sondern irgendwas. Ja. Ich verstehe nur nicht ganz das mit den Quellen. Das war irgendwie so Breitbart, Fox News, bla und dann Guardian. Weiß. Irgendwas passt nicht. Ja, wobei The Guardian war weniger oft geteilt wie Breitbart. Also The Guardian war dreimal weniger wie Breitbart. Aber so an sich eine krasse Echokammer finde ich das jetzt nicht. Also wenn du jetzt so 50% News hast, die so ein bisschen deiner Bubble entsprechen und der Rest irgendwie weiß und CNN und so ist, ja okay, Fox News ist auch noch dabei. Ganz so gut sieht es nicht aus, aber ja, The Guardian war ein recht großer Block. Also. Ja, es kommt ja auch immer drauf an, wie aus welchem Grund du was teilst. Ob du es jetzt teilst, um es lächerlich zu machen oder ob du es teilst, um es zu verbreiten. Ja, also es weiß aber bei Breitbart oder bei Reddit auch nicht. Also Reddit kann ja auch alles sein. Also. Ja, die Geschichte, weiß nicht, wer die eingereicht hat, aber ich habe so Kopfweh. Also Memes sind perfekt für kurze Lacher. Das Taggen von Freunden und das Scrollen durch die Kommentare. Das neue Hashtag Funkformat Same widmet sich Ihnen nun ganz exklusiv. Also Funk hat mal wieder einen neuen Troll-Account gemacht, ja? Oder? Ja. Ja, dass wir das intellektuell auseinandernehmen, werden ist nicht zu erwarten. Ne? Ich dachte, mit dem Angriff der Staatsmemes wird das alles in Ordnung kommen. Auf jeden Fall. Also. Versucht zu wehren, aber es hat nicht geholfen. Ja, ich habe ja schon ein paar von den Dingern gesehen und die sind so abgrundtief scheiße und damit wird man den Meme-War nicht gewinnen. Also ich würde mich ja noch freuen, wenn die dann irgendwie so Bücher raushauen, wie hier Darwinizing Culture, The Status of Memetics as a Science. wenn die sich damit noch beschäftigen würden, so Kultur als Memeplex und mit Meme-Fountains und so, das wäre ja noch richtig interessant, aber das wird halt, schaut mal, hier ist Pepe, Pepe ist böse. Nee, das ist ja noch schlechter eigentlich. Schaut mal, hier ist ein Lavendelfeld, hier haben wir Patrick aus SpongeBob reingeshoppt und der macht eine Arschbombe, weil Lavendel ja voll gut gegen Depressionen ist und deswegen macht er dann eine Arschbombe da rein. Also es ist nicht mal wirklich, dass sie sich mit Memes auseinandersetzen, sondern das ist eigentlich nur der verlängerte Arm von No Hate Speech, Counter Speech. Also wenn die umdrehen oder so versuchen, ne? Hab ich auch. Hervorragend. Hello, fellow kids. Hello, fellow Honks. Es ist ja wirklich nur so, die haben jetzt einen Instagram-Account mit Memes dann. Oh Gott, ich dachte, das wäre eine Sendung. Ich dachte, das wäre was. Oh Gott. Schade, Abel. Tut mir leid, dass ich dir das Ding genommen habe. Ordnungsamt löst Schachturnier am Karfreitag auf, weil Schach macht so viel Spaß. Genau, das darf nicht sein auf Karfreitag, haben sie entschieden. Mein Schach macht ja schon Spaß, aber man tanzt doch nicht und singt. Also ich mache das zumindest nochmal. Ja, das ist ja Schachsport. Also immerhin ist es ein Sport und als solcher dann nicht gestattet, Karfreitag. Genau. Für die vielen Leute, die sich immer auf dieses Tanzverbot da einschießen und dann irgendwie meinen, das ist doch total übertrieben und dann könnt ihr halt mal einen Tag nicht tanzen, ist doch egal. Ja, so als ob das immer nur ein paar Leute irgendwie betrifft oder so, ne, da habt ihr es. Also, es war dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder, also, wenn ich irgendwann nochmal zum Antideutschen werde, dann auf jeden Fall am Karfreitag. Also, das Level des Bullshits in sozialen Medien hat mal wieder astronomische Ausmaße erreicht, auf jeden Fall. Ja. Also ich wäre ja dafür, dass wir einen Tag haben sollten, an dem Nüchternheit verboten ist, weil es gibt voll viele Vorurteile gegenüber Menschen, die trinken. Und um das abzubauen, brauchen wir einen Druckbetankungssonntag. Ja. Ich hätte auch mal überlegt, eine Nichtrauchverbotszone einzuführen. Und ist auch super für trockene Alkoholiker, wenn die dann zum Saufen gezwungen werden. Ja. Nein, du bist trocken, scheiß Feiertag. Das geht dann ja demnächst nicht mehr. Also ist das denn in diesem Fall jetzt so gewesen, dass die das in den vergangenen Jahren immer gemacht haben? Weil die haben das ja hier, die haben wieder ihr Osterblitzen gemacht. Das war in den letzten Jahren einfach nur nicht am Freitag oder was war denn? Weiß ich nicht genau. Also so wie das hier steht, scheint ja auch ein konkurrierender Verein verdächtig zu sein, sie angeschwärzt zu haben. Also ich denke mal, das ist halt das übliche Geschiss aus Vereinsmeierei. Deutschland ist halt normalerweise das Ordnungsamt gar nicht nachguckt, aber wenn sie dann einen Hinweis kriegen, dann müssen sie auch oder so. Ja, also auf jeden Fall nächstes Jahr bitte halt auch mit dem Tanzverbot Kram davon zu reden und nennt es, wie es ist, ein Freudeverbot und fertig. Schachverbot. Ja. Zumindest gibt es dann keine neurologischen Tricks an dem Tag. Ja, das war ja das große Gespräch hier zwischen den beiden alten weißen Männern, den Intellektuellen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das verfolgt habt oder nicht. Ich habe das ein bisschen verfolgt und dann einen ähnlichen Eindruck gekriegt, aber nicht so einen schlimmen wie der vom Spiegel. Dass der Spiegel den Zizek vorne sieht, das war im Prinzip erwartbar, ne? Ja. Na klar, den Marxisten muss man natürlich. So in der Art, natürlich die besten Argumente. Wenn man den Peterson so weit hinten sieht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ich nehme aber einfach an, dass die beiden insofern irgendwie ein Missverständnis haben, als dass der Peterson zwar von Marxismus redet, aber ja eigentlich mehr so das kulturell meint. Und der Zizek redet von Wirtschaftsformen oder so. Und, ja, aber das ist doch auch Vereinsmeierei. Also sowas unterscheiden muss, das ist ja dann fraglich bei dem, was eben die Kultur da, was man an der Kultur kritisiert, das meine ich, ne? Ja, aber komm, die ganzen marxistischen Lesegruppen und die ganzen Kreise, die hatten ja den Ersten Weltkrieg und die hatten nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sie den Aufstand von Warschau und den ungarischen Aufstand und dort hatten voll viele Marxisten also jeweils sozusagen ein Ereignis, was in der Realität ihre Theorie durcheinander gebracht hat. Und nach dem Ersten Weltkrieg war das dann so, dass sich die Frankfurter Schule entwickelt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Birmingham-Schule entwickelt. Und die Birmingham-Schule mit Stuart Hall Der tut sich sogar damit brüsten, dass sozusagen aufgrund deren Arbeit sich die Kultur anzuschauen, später erst Identitätspolitik entstanden ist. Also wenn man dann das, den sozusagen Umverteilung innerhalb der Kultur vorwirft, wie der Peterson das macht, der selber verwendet ja den Begriff Kulturmarxismus nicht so gern, aber früher haben die sich selber so genannt, Kulturmarxisten. Also das hatten sie selber mal als Begriff, mit dem sie sich selber bezeichnet haben. Aber wenn man es heute sagt, ist es Haram. Also ich finde jedenfalls nicht, dass man einem irgendwie richtig Unrecht geben kann von beiden, weil die irgendwie beide, ja, ich habe den Eindruck, da was anderes thematisieren, so leicht zumindest. Da habe ich so beim Peterson den Eindruck, dass er irgendwie ja, eher thematisiert, wo es hingeht, eben zum Kulturmarxismus und dem Zizek da eher, wo es herkommt, aus dem Kapitalismus. Und das ist beides nicht falsch, ne? Ja, ja. Ich frage mich sowieso, warum man die beiden gerade als Antagonisten aufbaut. Also, ja, eigentlich haben sie das ja irgendwie selber gemacht. Ich habe nicht gesehen, aber so von Leuten, die sie gesehen haben, hieß es auch, sie wären sich in vielen Punkten auch relativ einig gewesen. Ja, war das nicht Margarete Stukowski, die gemeint hat, die wären sich so einig und es ginge nur darum, wie man die Frauen kontrolliert oder irgend so ein Bullshit-Spruch? Es geht immer nur um die Kontrolle der Frauen. Die wichtigste Ressource im Universum ist der Uterus. Das wisst ihr doch. Die Kontrolle über Margarete Stukowski, das ist praktisch der Schlüssel zum Universum. Genau. Ja, das Patriarchat spielt und fällt mit ihr. Ja, wahrscheinlich, genau. Und ich finde auf jeden Fall diese Bezeichnung rechter Vordenker auch ziemlich interessant. Also der Peterson ist ein rechter Vordenker. Also ich meine, wenn der Peterson wirklich jetzt dafür sorgen würde, dass die Rechten ihre Zimmer aufräumen und sich den Hummer zum Vorbild nehmen, dann wäre das, glaube ich, nicht so schlecht, oder? Also sehr gut. Vor allem, wenn, dann ist er doch eher christlich-konservativ, könnte man ihn beschreiben, oder klassisch-liberal, aber rechter Vordenker passt irgendwie nicht so ganz, weil rechter Vordenker, da fallen mir andere Leute ein. Also, auf dem Heimweg habe ich eine Katze gestreichelt. Genau. Wunderbar. Das unterstellt ja auch, dass er irgendwie politische Ideologie propagieren würde oder parteipolitisch irgendwie aktiv wäre, ist er ja aber auch nicht. Dabei, er redet ja voll oft von Jung. Have you read Jung and the Gulag Archipelago? Weißt du, Ja, also jetzt mal noch die Frage hier mit dem Taschenmesser ins Artilleriegefecht. Hier wird ja gesagt, Slavoj Žižek hatte im Duell mit Jordan Peterson lächerlich leichtes Spiel. Protokoll einer rhetorischen Meisterleistung. Was wird hier konkret drauf angespielt jetzt? Macht das Sinn, das Beispiel, was hier aufgeführt wird? Beispiel. Debatte selber leider nicht gesehen. Ich muss die Debatte selber noch nachholen. Das ist halt so ein Spruch, was ich bei der Frau Bassert gelesen hatte, hat der Žižek halt irgendwie gesagt, der Kapitalismus bringt uns alle ins Unglück oder so und die Leute haben applaudiert und deswegen sind so Leute wie beim Spiegel halt der Meinung, dass der Žižek das gewonnen hat. Ich meine, ist doch klar. Also ich meine, die Zeit hat den Žižek auch nicht so weit vorne gehabt. Zumal sie beide auch gesagt haben, es geht hier nicht um einen Wettbewerb oder so einen Scheiß oder um einen Gladiatorenkampf, sondern es geht darum, eine Idee zu diskutieren. Ja, das haben die wohl noch nicht ganz mitgekriegt. Das ist auch nicht so einfach, davon abzulassen. Oh, Vorsicht, Nazi-Falle! Wenn du das Wort verwendest, dann läufst du Unwort die Straße runter. Also, da geht der Arm automatisch hoch. Einmal das Wort und boom, weißt du, LTI. Genau. Ja, also dieser Artikel, der fußt im Endeffekt auf einem neuen Buch, das veröffentlicht wird. Verbrannte Wörter, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht, von Matthias Heine. Genau. Und ja, um es jetzt mal kurz zu machen, er geht im Endeffekt auf ja, die rhetorischen Wortungetüme ein, die halt totalitäre Regime benutzen, um die Bevölkerung zu manipulieren. Natürlich geht es auf sehr stark auf das Dritte Reich mit den Nazis, was ja auch wichtig ist, aber was ich auch sehr gut finde, was hier immer wieder rausgestellt wird, dass es halt auch um die SED geht. Ja, und dass es in der DDR sehr ähnlich war. Ja, er selber sagt, dass er eigentlich das nicht so machen wollte, dass er quasi eine Liste von Wörtern macht, wo er sagt, okay, ihr dürft dieses Wort jetzt nicht mehr benutzen. Ja, er selber meint, ja, man dürfe ja sagen, was man will. Ne? Ja, also, naja. Ne? Heine begründet in seinem Buch, warum er alle diese und noch eine ganze Reihe aller Begriffe für möglich, bedingt möglich oder nicht verwendbar hält. Er will indes ausdrücklich keine Fahndungsliste einer Sprachpolizei erstellen. Aha, jeder kann natürlich so reden, wie er es für richtig hält. Naja, naja, also ich denke klingt mal, so, ja. Ich denke mal, vielleicht will er das selber nicht, aber andere Leute können das dann ja als Grundlage nehmen, um genau diese Sprachpolizei vielleicht durchzudrücken. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich hab nur das Wörterbuch erstellt. Super. Wenn beispielsweise SED-Politiker von Banditen sprachen, dann dachten sie, genau wie Nazi-Propagandachef Josef Goebbels, nicht an Einbrecher, sondern an politisch Andersdenkende. So, das ist der Punkt. Und sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, ja, also ich habe jetzt nicht mehr, es sind auch noch ein paar Beispiele hier genannt, wie diese Wortkonstruktionen zusammenkommen, ne, halt dass Neologismen, also Wortneuschöpfung gemacht werden und das ist halt sehr viel aus biologischer Rhetorik und Militärrhetorik halt auf andere Wörter angewandt wird, ne, Blitzkrieg beispielsweise, ja, also nichts, was man nicht schon weiß und das sind ja auch alles Sachen, die den meisten Leuten ja auch bewusst ist, dass das immer so eine gewisse Konnotation mitträgt. Ja, und wenn der Herr meint, er will hier nicht zur Sprachpolizei werden, ja, dann hätte er vielleicht nicht so eine Liste aufstellen sollen, ne? Ja, aber das wäre ja wie wenn ich sagen würde, ja, das ist der Kulturmarxismus zerschlagen worden ist, weiß ich jetzt aber auch nicht warum. Also, weißt du, du kannst doch nicht was machen und dann sagen, ja, aber also, das ist ja jetzt aber unschuldig, was ich hier mache. Also. Nur die guten Sachen zählen. Jetzt darf man das N-Wort nicht mehr sagen. Normie! Ja, aber echt. Ach ja. Also, wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswerter Artikel, weil halt auch sehr viele andere Sachen noch angesprochen werden. Ich kann nicht eingehen, wie das war nach dem Zweiten Weltkrieg, wie der Duden war und so weiter und so fort. Also, schon einige interessante Sachen. Aber, wie gesagt, ich finde das sehr bedenklich, weil, ja, ne, man schafft hier halt im Endeffekt einen Sprachkatalog, den andere Leute dann benutzen können, um halt anderen Leuten damit über den Kopf zu hauen. Unsere vier Themen für die Europawahl. Neueliberale.eu. Es gibt keine Sperrklausel bei der Europawahl 2019. 180.000 Stimmen reichen für ein Mandat. Das ist eine gute Info, ne? Könnt ihr euch merken. Wähle dein Herz. Wähle neue Liberale, die Sozialliberalen. Also das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint, als ich gesagt habe. Ich habe das nur vorgelesen. Ne? Unsere Würde. Interessen jener Bürger vertreten, deren Wurzeln auch in anderen Teilen der Welt liegen. Marshallplan Umwelt zu 80% emissionsfreie Energieerzeugung und Mobilität in 10 Jahren. Das ist ein Green New Deal. Alle laufen nur noch. Ambitioniert. Europäische Arbeitnehmerrechte, die europaweite Krankenpflege, Arbeitslosenrentenversicherung sowie Recht und Homeoffice. Recht auf Homeoffice? Recht auf Homeoffice. Ja, guten Tag. Ich arbeite in der Produktion bei Mercedes, aber ich habe jetzt Recht auf Homeoffice. Ja. Das Fließband bitte bis zu mir nach Hause verlängern. Ich habe Recht auf Homeoffice. Ich muss da mal den Arsch von der alten Dame zu Hause abwischen. Ja. Europäische Republik. Nicht Nationen brauchen Souveränität, sondern Bürger. Ich 5 Fahrstuhl zum Mond. Ja, Fahrstuhl zum Mond. Aber wo ich mir echt denke, so, ja, oben Identitätspolitik, Ökomarxismus, dann irgendwas mit Arbeitsrechte, wo wir so viele Rechte haben wie noch nie irgendwie, aber gut, noch mehr Arbeitsrechte. Das Problem bei den Rechten ist ja, dass die Durchsetzung, dass die Rechte sind vorhanden, nur die Durchsetzung ist immer schwierig und das dann auf ein europaweites System auszuweiten, das ist so ein Lächeln, das ist einfach so blöd. Und eine Europäische Republik, also ich bin jetzt Europa gegenüber nicht komplett abgeneigt, aber ich habe halt so ungefähr 400 Punkte, die ich gerne noch national umgesetzt haben würde, die mal klappen sollen. Und wenn das dann alles klappt, dann kann man auch mal über mehr nachdenken. Aber aktuell sehne ich mich nicht nach einem Superstaat. So, Europäische Republik, ich keine Ahnung, Alter. Da sitzen irgendwelche Lenker und Planer und wollen einen Superstaat planen und am Ende geht alles nach hinten los, weil die Realität nicht planbar ist. Größere Massen lassen sich besser steuern, ne? Ja. Das ist ja jetzt auch schon so gut mit der Sprachbarriere, dass Leute falsch abstimmen, weil sie nicht richtig verstanden haben, worum es geht. Ja, super Sache. Ja, auf jeden Fall, der hier Piak ist ja einer, der früher auch mal bei der FDP war. Den hatten wir ja auch schon mal, als er damals ausgetreten ist, nach diesem Brötchen-Kommentar vom Herrn Lindner auf dem Parteitag, und der auch ganz groß da drin war, überall halt Nazis zu sehen. Alle Leute sind alle immer Nazis gewesen. Und ja, jetzt ist er halt bei den neuen Liberalen und ja, da scheint es ihm besser zu gehen. Aber ja, ich weiß schon, warum aus dieser Partei nichts geworden ist. Weil die haben sich ja schneller, die haben eigentlich den Piratenmodus auf Schnelldurchlauf gemacht. Also. Sind die irgendwie mit diesen österreichischen Neos irgendwie verbandelt? Oder? Nee, das ist die FDP, die mit denen verbandelt ist. Ah, okay. Das ist in meinen Augen immer noch irgendwie. Ich einfach nur, wenn ich das sehe, dann habe ich so einen kleinen Homunculus in meinem Kopf schreien: subversive Propaganda! Und ich kann das einfach nicht abstellen. So. Sozialliberal, ja, neue Liberale. Homunculus. Subversive Propaganda! Also die SPD gründet jetzt andere Parteien, damit es irgendwie am Ball bleibt mit ihren Leuten. Ja. Weißt du, wannabe Mini-Parteien gründen, ja. Verrückte anwerben und dann sagen, jetzt gehen wir aber alle in die FDP und mischen die mal auf. Weißt du? Ich glaube, im Führer lässt hoffentlich keiner wieder rein, wenn er wieder ankommt. Weil das Ding ist ja, wenn die Leute erstmal in der Partei drin sind, wird man sie schwierig wieder los. Aber man muss sie nicht aufnehmen im Prinzip. Von daher denke ich mal, hoffe ich mal, dass man sich den Namen gemerkt hat. Kommen wir zu einer guten Meldung. Und zwar, wir haben hier ja sehr ausführlich über die Broschüre-Handreichung der Stiftung, ich bring's eh immer durcheinander, geredet, Stichwort blonde Zöpfe und so weiter und so fort. Ne? Ja, und da gab's ja den Falko Linke, den CDU-Politiker, der in Neukölln quasi sich nicht dagegen ausgesprochen hat, auch nicht irgendwie eine Direktive erlassen hat, dass es nicht angewendet wird. Er hat nur gesagt, er empfiehlt, dass es nicht benutzt wird. Ja, so halt keinerlei Dienstanweisung, sondern einfach nur, ja, soll nicht benutzt werden. Und daraufhin ist er verklagt worden von der Stiftung. Ne? Ene Minimo und raus bist du. Und ja, jetzt hat das Gericht im Endeffekt entschieden, dass der Linke das weiterhin so sagen darf. Neukölln rät von der Nutzung der Broschüre ab, darf er sagen. Ja, und das Gericht geht sogar noch ein bisschen weiter und das Gericht sagt, also erstmal, dass es eine Empfehlung ist und dass es keine, dass deswegen die Bewertung vertretbar ist. Und was ich besonders interessant finde, die Empfehlung der Broschüre, bei einzelnen Eltern genauer hinzuschauen, dürfe negativ als Bespitzelung bezeichnet werden. Die Wertung, dass es nicht Aufgabe von Erziehung und Erzieherin sei, die politische Gesinnung der Eltern zu überprüfen, knüpfe in sachlicher Form laut Verwaltungsgericht hieran an. So, ja, das ist nämlich der Punkt. Das müsste aber nur, weil die Richter keine Ahnung haben. Man darf das als Bespitzelung bezeichnen. Oh, gute News, das freut mich voll. Spitzelstiftung. Vergewaltigungsgericht Berlin, top gemacht. Da haben sie mal, also das Verwaltungsgericht, also da haben sie mal eine gute Sache getroffen und die AA-Stiftung hat sich halt überhoben und sollte vielleicht etwas vorsichtiger sein in Zukunft. Überhaupt, dass die glauben, sie können hingehen und einem gewählten Politiker einfach mal einen Mund verbieten, weil er was gesagt hat, was ihnen nicht passt. Es ist ja noch nicht so, dass die sind wie Twitter oder so. Ja, den lassen wir jetzt sperren. Ja, es ist ja auch nicht so, dass er jetzt gesagt hätte, so dieser Scheiß kommt mir nicht ins Haus oder irgendwas oder von diesen Heinis lasse ich mir gar nichts sagen. Irgendwas in dieser Art und Weise. Ne? Ich finde es einfach nur geil. Die klagen, die sind übermütig und glauben sich im Recht. Und dann klagen sie und dann findet man noch heraus, dass das als Bespitzelung bezeichnen, die so ja auch dann passen können. Also, ja, das kann bei solchen Sachen halt auch bei rauskommen. Ne? Also ich meine, damals, als die Kübra die Emma Sachen da gerne verboten haben wollte, haben sie auch ein paar von den Sachen, also die meisten Sachen halt so stehen gelassen. Die wollen immer alles verboten haben, aber die Gerichte sind gar nicht so streng in Wirklichkeit, ne? Ja, kommt so ein bisschen drauf an, aber man kann sich halt natürlich auch vorher nicht drauf verlassen. Ne? Also es ist natürlich so ein bisschen, ja, also... Ja, das ist natürlich richtig, aber wenn... Schöner wäre es, wenn es einfach okay wäre und die Leute das halt eben sagen und wenn das dann anderen Leuten egal ist oder wenn sich, ich meine, in der heutigen Zeit, diese komische Broschüre, die war überall irgendwie im Gange, wenn sich irgendwelche Eltern diese Broschüre durchlesen wollen, dann können sie das ja machen oder wenn sich irgendwelche Kindergärtner diese Broschüre durchlesen wollen, dann können die es ja auch machen und sich dann danach richten oder nicht danach richten oder so. Also ist ja, ja nicht ich finde die sollten sich nicht danach richten, weil nochmal, die das politische finde ich auch, Gebildung aber, ist nicht von Kindergärtnern zu überprüfen. Wo landen wir denn ja, hier? Ja, aber ich meine, selbst wenn diese Aussage von ihm, die hindert ja jetzt niemanden daran, sich damit zu beschäftigen, wenn es ihn interessiert. Ne? Also, genau, es ist keine Dienstanweisung gewesen. Genauso ist es. Eine Empfehlung war es noch. Und ich möchte noch darauf hinweisen, also ich weiß, es ist eine positive Meldung, ich möchte es nicht kaputt machen, aber so Leute, die ins selbe Horn blasen wie die AA-Stiftung, die haben ja auch Studienfächer, die sich Legal Gender Studies und Critical Legal Studies nennen. Also das kann man ja in Deutschland auch studieren. Ja, aber ich möchte auch noch mal an eine andere Sache erinnern, die auch in Deutschland gewesen ist mit der AA-Stiftung. Und zwar hatte sich mal ein, ich glaube, der war vom WDR, so ein Satiriker irgendwie, oder auf jeden Fall war es ein satirischer Beitrag, ich weiß nicht mehr, wo der gelaufen ist, aber auf jeden Fall beim Öffentlich-Rechtlichen. Der hatte sich auch mal drüber lustig gemacht über so eine Handreichung von denen, über die wir uns hier, glaube ich, auch in ähnlicher Weise schon geäußert hatten. Nämlich mit dieser komischen Checkliste, wo es dann da irgendwie hieß, Handlungszwänge aufbauen und solche Sachen, das seien irgendwie Indizien für Hate Speech. Und dem seine Sendung, die wurde ja dann rausgenommen aus der Mediathek. ZDF war das, glaube ich. ZDF, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Morgen-Dingsbums oder so. Genau. Und da hatten sie sich ja dann intern irgendwie beschwert, also nicht bei einem Anwalt oder so oder beim Richter. Ja, gut, aber da ist es wahrscheinlich auch, da ist, wenn du zu einem Medienunternehmen gehst und da an den richtigen Strippen ziehst bei den Leuten, die du eh kennst, da hast du wahrscheinlich mehr Aussicht auf Erfolg, als wenn du es bei einem Gericht versuchen musst. Das stimmt wohl, ja. Ja, genau, auf so eine Klage kann man es im Prinzip ankommen lassen, denke ich mal. Also wenn man dann sowas sagt über so eine Studie oder über so eine Broschüre von der Stiftung, braucht man nicht unbedingt Sorge haben, dass der Richter einen abstraft. Es sei denn, man hat eben wirklich übertrieben, aber die haben es ja auch übertrieben halt, ne? Kack! Keck! Mpfs! Das ist Watson oder was, ja? Wie heißen die? Ne, Bildtower, ne? Aus dem amerikanischen Internet Alt-Right-Slang sind für Nicht-Eingeweihte unverständlich. Aber der Jargon der extremen Rechten, nihilistischen, antifeministischen Netzgemeinde ist auch in Deutschland angekommen. Jetzt fangen die auch schon an mit diesem Nihilismus. Also da kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das ist doch, ey, das sind keine Nazis, das sind Nihilisten. Wie kann man das jetzt wieder in einen Topf werfen? Ja, nee, ich meine, also in letzter Zeit, immer wenn ich jemanden Nihilist absagen höre, dann war das eigentlich immer einer von den extrem Rechten, wie sie da meinen. Ich erinnere euch doch nur an diverse Leute, die uns hier auch schon mal irgendwie als kontrollierte Opposition und sowas bezeichnet haben. Also das sind eigentlich die Leute, die irgendwie nihilistisch vorwerfen. Mhm. Aber wir sind doch auch kontrollierte Opposition. Nee, Ebel, nur du. Wir kriegen kein Geld. Ja, verdammt. Wie ihr macht es umsonst. Voll nett und liebevoll. Wie war das? Liberale was-Lutscher? Ich weiß es nicht mehr genau. Dauerlutscher? Ich weiß es nicht mehr genau. Okay, Lutscher. Ja, ich finde einen Satz besonders interessant hier. Da musste ich einfach lachen, wo ich den das erste Mal gelesen habe. Wir haben uns einige der beliebtesten Begriffe und Metaphern rechter AktivistInnen im Netz angeschaut und in eine zugängliche Sprache übersetzt. Ja, also ich glaube, es gibt keinen einzigen rechten AktivistInnen, der sich mit einem Sternchen so bezeichnen würde. Ich finde das einfach nur... Ja, das machen sie ja schon eine Weile. Anfangs haben sie es ja nicht gemacht und dann haben sie Leute natürlich gesagt, so hier, warum gegendert er das eigentlich nicht auch? Und dann haben sie es halt auch gegendert. Da gab es ja auch schon mal so eine ganze Sache, wo sie sich irgendwie drüber unterhalten haben über die Zschäpe, hier die Beate Zschäpe und dass es ja auch Frauen im rechten Krempel gibt und so. Na, da haben sie sich dann quasi so ein bisschen alibimäßig dann da auch mal mit beschäftigt und irgendwie gesagt, so, ja, die gibt's auch und so. Damit man dann halt sich nicht mehr Doppelmoral da vorwerfen lassen muss, so als würde man immer nur die Männer zum Boogeyman machen, was man natürlich dann den Rest des Jahres dann doch wieder macht, ne? Ja, solche Sachen wurden ja in der Ausstellung da auch vorgestellt, wie wir letztes Mal hatten. Nur das wurde dann eben als Alt-Right bezeichnet und nicht als extreme Rechte. Also da gibt es hier auch nochmal einen Unterschied, oder? Nee, ich glaube, das ist für die alles das Gleiche. Wenn wir hier gleich durch die Dinger so ein bisschen durchgehen, also das ist wirklich unglaublich, wie die das hier teilweise beschrieben haben. Also es ist wirklich. Vor allem das NPC-Meme ist doch nur groß geworden, weil sich Leute darüber aufgeregt haben. Sonst wäre das doch nach 2 Wochen wieder weg gewesen. Das ist jetzt. Genau. Hier haben wir Vierchan. Vierchan ist eine englischsprachige Webseite, auf der Bilder veröffentlicht und diskutiert werden. Ja, Ingrid ist gut. Sie ist eine der meistbesuchten Seiten des Internets überhaupt. Ja, ist das so? Okay. Ja, okay. Extreme RassistInnen, AntisemitInnen und MännerrechtlerInnen nutzen die Freiheiten von Vierchan allerdings. Männerrechtler benutzen die, ja. Bin ich mal gespannt. Also. Nazis, Mörder und Männerrechtler nutzen die. Vor allem, warum solltest du, wenn du Männerrechtler bist, dich auf 4chan organisieren? Das ist doch. Also da muss ich jetzt wirklich drauf bestehen. Männerrechtlerinnen. Ja. Ja. Ja. Trans wären Männerrechtler. Mark Karen Strawn und hier, wie heißt die mit der hübschen Nase? Cassie J. Ja, die Cleopatra. Ach ja, muss ich bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, hatte ich ganz vergessen letzte Woche. Red Pill gibt es jetzt mittlerweile auch auf deutschen Streaming-Diensten. Könnt ihr euch zum Beispiel bei Amazon Video angucken, wenn ihr ein Prime-Abo habt, sogar für umsonst. Und bei iTunes gibt es auch und bei diversen anderen sicherlich auch. Untertitel sind auch dabei, ja. Und die Nase. Die Nase ist auch dabei. Stimmt. Die lohnt sich allein schon. Die süße, hübsche Nase. Ja, also hier, da wird nochmal Poll beschrieben. Poll ist ja im Endeffekt ein Unterforum von Vierchan. Ich sag's jetzt einfach mal, so ist nicht ganz richtig, aber ja, sehr lustig ist dann der nächste Punkt wieder. Alpha-Männer und Beta-Männer. Das ist auch Alpha-Males und Beta-Males. Ist die Bezeichnung eines Ranking-Systems, nachdem in der Maskulinisten-Szene Männer bewertet werden. Ja, also es gibt dann auch eine Skala anscheinend. Alpha-Männer zeichnen sich mit gutes Aussehen, Fitness und oder Wohlstand aus. Hallo, da fehlt ein Gedankenstrich. Sie haben ein erfülltes Sexualleben mit Alpha- und Beta-Frauen. Hingegen würde sich in dieser frauenverachtenden Vorstellung Frauen, egal ob Alpha oder Beta, nicht auf Beta-Männer einlassen. Also, ja, willkommen in Clown-Welt. Ja, wenn man das glaubt, dann boah. Vor allem also, Beta-Frauen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das Einzige, was es in die Richtung gibt, ist Alpha, Sigma, Beta, Gamma, Omega, Delta, Lambda, Zeta-Männer, was Archetypen entspricht, was absolut fringe-worthy ist, was so ein bisschen Horoskop ist für Leute, die halt in die Richtung gehen. Ich keine Ahnung. Die Leute haben halt Sachen aus dem Tierreich genommen. Ne, irgendwelche Pack-Orders und die dann halt auf Menschen angewendet. Genau. Aber es sitzt nicht gerade auch die netten Feministinnen und so, die sich keiner Einordnung von Männern zu schade sind, ob das jetzt Heulsusen oder Neckbeard oder Leute. Das stimmt, ja. Es gibt aber auch diese komischen Typen, wie heißt der denn, Jack Donovan oder so, die dann auch so eine Einteilung vornehmen in Krieger und boah, weiß ich nicht, was denn noch für welche. Also es ist also auch ziemlich fragwürdig, das gibt es ja. Ja, das gibt es alles, das ist doch alles fragwürdig und so weiter. Aber ich meine, umtreiben, warum, ne? Was hat das alles mit Rechtsextremismus zu tun, vor allen Dingen? Ja, es ist Horoskop. Das ist einfach nur irgendwas total produziert. Auch das nächste, also es wird immer besser. Chats und Stacys stehen in der militanten antifeministischen Szene. Ja, ja, ja. Als abwertende Ausdrücke für Männer und Frauen, die ein befriedigendes Sexualleben haben. Ihnen wird vorgeworfen, Beta-Männer Sex abzuhalten. Was? Da die attraktiven Alpha-Männer alle Alpha- und Beta-Frauen abbekämen. Rassismus gehört auch dazu. Schwarze und asiatische Männer mit befriedigendem Sexualleben sind keine Chats. Schwarze Chats heißen, Achtung, Tyrone. Und asiatische Chang. Okay, ja, Chang, gut. Ja. Okay. Das kann ja auch alles sein, dass das irgendwelche Leute meinen, aber das sind halt auch wieder irgendwelche Leute und nicht irgendwie die keine Ahnung, alt-right oder so. Tante Antifeminist. Und in Lukas Christchurch und so, das nennen die dann, als wenn das irgendwie eine Szene wäre, so Young, als wenn die irgendwie verbunden wären. Und Tyrone, ich weiß nicht, Tyrone, was sagt Big Man Tyrone dazu? Das muss man ihn eigentlich mal fragen. I am not your shield. Ja, gut, das mit dem Kack, das ist einigermaßen nicht total falsch, aber jetzt kommt das nächste. Das habe ich noch nie gehört. Femoid in der frauenhassenden Incel-Szene. Boah, wieder sowas, ja? Häufig das Wort Femoid gebraucht. Femoid. Es ist ein Humanoide, also Roboter mit menschenähnlichem Wesen. Was? Bullshit. Was? Habe ich auch noch nie gehört. Der bedingt dazu, Frauen lediglich als Sexobjekte zu definieren, die weniger wert seien als Menschen. Also, was? Einfach haben nur die, was? Haben die vielleicht das verwechselt und hatten da irgendwie auf dem Schmierzettel Fembot stehen? Und der Praktikant konnte es nicht lesen oder Femoid? Ja, genau. Ja. Klingt eher nach einem NPC. Android verwechselt, hat was? Ja. Also, was ist das? Bento? Fembot. Nee. Bell Tower. Bento Tower. Eine Anlehnung an Humanoide ist das aber. Also, das sind scheinbar Roboter mit menschenähnlichen Wesen, aber. Ich finde die Quellen, die haben, finde ich super. Also Roboter mit menschenähnlichen Wesen. Was sind das überhaupt für Quellen hier? Ja, bei der Hälfte der Dinge haben die ja Deutschland, gar keine. Deutschland, Eurokultur, okay. Deutschlandfunk Kultur, super. Mhm. Ja, bei Femoid hätte ich ganz gerne mal, also nicht die Quelle, keine Ahnung, ist mir an sich egal, aber das habe ich ja noch nie gehört. Und hier verlinken sie auf sich selbst, ja. Also insels.wiki sagt, a derogatory term for female stemmed from female and oid, android or humanoid, used to suggest that females are not fully human, femoid. Weiß okay. Ich jetzt nicht. Ich keine Ahnung. Komisch, ja. Dass ich als frauenhassender Gamergater, der mit Maskulisten rumhängt, in all der Zeit irgendwie nie über diesen Begriff gestolpert bin. Ich habe früher sogar manchmal auf Wizard schon gepostet, illegalerweise natürlich, weil ich keine Virgin bin, aber trotzdem. Vor ein paar Jahren. Also, nein, ich war damals schon verheiratet, aber ich habe meine Recherchen auf Wizardchan angefangen. Recherchen. Ja, ist ja gut, Chat. Jetzt gib mal nicht an hier. mit deinem Femoid. Ja, ist ja super. Ich meine, das lohnt sich, das nicht mal durchzulesen, was hier bei Keck steht. Ja, das ist, ja, also einfach auch wieder nur Conjecture und ja, irgendwelche Idioten benutzen das und deswegen ist es generell scheiße. Super. Ja, hier irgendwie Keck spiegelt sowohl die satirische und trollige Komponente der Alt-Right wieder, als auch einen angeblichen intellektuellen Part der weißen Nationalistinnen, die sich als Agentinnen des Chaos in der modernen Gesellschaft sehen. Chaos, ja, aber nur Chaos, das ist ja der Punkt. Und Keck ist nicht die Gottheit einer semi-ironischen Religion, sondern Kekut ist die Gottheit einer ganz altertümlichen ägyptischen Religion. Aber gut, lassen wir es einfach. Ja, und dieses Kekistan-Ding? Aufgestellt, das passt. Ja, irgendwann geredet, genauso wie bei Kekistan, ja. Also ich meine, andere fiktionale Länder sind Normistan und Chakistan. Also ich meine wahrscheinlich Kakistan, ja. Ich identifiziere mich ja auch als Kekistani, deswegen ich sage einfach nur, nee, das ist absoluter Blödsinn. Ja, und das mit der Kriegsmarineflagge, das ist auch absoluter Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Also, Tyrone hat die Präsidentschaft doch niedergelegt, ne? In Kekistan. Als Normies werden normale Leute im Gegensatz zu rechten Internet-Trollen. Also ich habe... Überhaupt doch irgendwie auf dem gleichen Planeten wie ich, oder? Lebt ihr schon irgendwo in einer anderen Dimension? Ja, also ich habe, warte, ich hab jemanden gefunden mit dem Namen Chuckistan auf Twitter. Allerdings ist der bei West Point ein Instructor, also bei einer Militärakademie in den USA, bei den Green Berets. Also, mit der Marineflagge wieder. Das fände ich aber super, wenn der mal bei Belltower vorbeigehen würde und da mal einen auf Full Metal Jacket macht. Ja, das kommt halt dabei heraus, wenn so Normies den Begriff Normies beschreiben. Ne? Also. Ja, und da haben wir das NPC-Meme. Ich denke mal, da, das ist mittlerweile den Zuschauern auch eindeutig geläufig. Ja, man hat halt Non-Player-Characters aus Computerspielen. Nee, egal, was man macht, die benehmen sich immer das Gleiche, können ihr Verhalten nicht verändern. Und normalerweise sollen die einem in der Handlung weiterbringen, nur im echten Leben tun sie es genau das Gegenteil. Vor allem ist NPC nicht unbedingt ein Begriff aus der Computerspielszene, weil den gibt es gerade auch schon beim Pen-and-Paper-Rollenspiel schon ein bisschen länger. Also wenn, sollte man vielleicht auch die Recherche richtig machen. Belltower. Pepe, Seefrog. Ja, ja, ich meine, Pepe, der ist, ja, Pepe. Pepe ist jetzt der Clown, ja? Pepe ist jetzt der Clown. So. Ja. Jetzt kommen die diversen Pillen, die Red Pill und die Blue Pill. Ne? Natürlich wird hier bei Red Pill mal wieder nur irgendwie auf die Alt-Right eingegangen, ja? Ja, aber komm, Red Pill ist doch auch ein relativ einfaches Konzept. Blue Pill, Majoritätsmeinung, Red Pill, Minoritätsmeinung. Red Pill hat einen Architekten. Blue Pill hat einen Architekten. Finde heraus, wer der Architekt ist. Von beiden. So, ich weiß nicht, was die Leute daran zu Probleme haben, das zu verstehen. So, Minorität, Majorität, Meinung. Es gibt immer zu allen möglichen Geschichten und Ereignissen eine Minoritätsmeinung, die manchmal total hirnspinstig ist. Das ist ja aber gar nicht das Verständnis, sondern die Anmaßung, die da empfunden wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Feministinnen ihr Erwachen als Feministin auch als Red Pill verstanden haben. Ja. Ja, und ich meine, das ganze Konzept ist ja aus dem Film Matrix bekannt. Auch nur so ganz nebenbei, das wird hier nicht mal mehr erwähnt. Ja, das steht hier nicht mal mehr mit einem Wort. Ja, nee, das ist irgendeine Alt-Right-Sache. Sonst gar nichts zu tun. Blue Pill, da muss ich sagen, das fand ich allerdings, ich meine, nicht schlecht geschrieben tatsächlich. Ja, als Blue Pill werden abwertend jede Menschen bezeichnet, die im Gegensatz zu den Red Pill das große Ganze nicht erkennen und freiwillig in einer angeblichen Scheinrealität leben. Ja, das ist nicht total falsch. Ja, aber es könnte noch ein bisschen besser sein. Das heißt im Endeffekt, dass man sich darauf einlässt und nicht also dass man quasi die Wahrheit verleugnet, um ein angenehmeres Cypher. Cypher. Man belügt sich selber. Also angebliche Scheinrealität, ja. Okay. Und ja, Black Pill, ja, ich meine, hier wird Black Pill nur auf Beziehungen mit Frauen bezogen. Ja, also wenn man in der frauenhassenden Inselszene gibt es neben Red Pill und Blue Pill zusätzlich noch die Black Pill. Wer sich als Black Piller sieht, sagt damit, ich habe die Hoffnung auf eine glückliche Beziehung mit einer Frau aufgegeben. Es gibt keinen Weg mehr hinaus aus der ungewollten Jungfräulichkeit oder Enthaltsamkeit. Wenn jemand sagt, er hat die Hoffnung aufgegeben, oder halt, warum ist das dann ungewollte Enthaltsamkeit, verstehe ich. Das Ding ist doch auch, Black Pill wäre doch eher sowas wie der Dritte Weltkrieg passiert in 8 Wochen. Das ist eine Black Pill, oder? Ja, das ist generell, man gibt die Hoffnung auf, weil die Probleme der Welt einen überschlagen und man denkt tatsächlich, die Welt geht in 10 Jahren unter. Das ist Black Pill. Das hat nicht mit, also das also nur auf die Beziehung. Porte ist es Black Pill. Ja, genau. Ja, wortwörtlich. Also. Diese Untergangsrhetoriker, ja. Und das Greta. Hier nur auf Beziehungen zu beziehen, also ach Gott. Und by the way, bei Leuten, die es Gefahr laufen, geblackpillt zu werden, disengage einfach ein bisschen mit den Medien, die ihr konsumiert. Weniger Medien, mehr Bücher oder im Idealfall einfach mal im Wald spazieren gehen, nicht so viel Medien gucken und dann wird es auch wieder. Du brauchst einen gesunden Verstand, um im Kulturkrieg mitzuwirken. Blackpills verboten. Das finde ich aber, du bist ja total Blackpill, wenn du sagst, man soll keine Mädchen mehr irgendwie. Also, Mädchen sind doch auch ein Teil der Gesellschaft. Ja, Shitposting, ja, keine Ahnung, können sie auch einfach, Trolle oder Shitposter, ja. Bezeichnet User, die in Online-Debatten gehen und dort versuchen, die Diskussion zu zerstören, indem sie vulgäre Sprache und Bilder verwenden. Sag mal, das kann man auch auf andere Weise. seid ihr eigentlich bei Bell Tower? Muss man völlig bekloppt sein und keine Ahnung haben, um bei euch zu arbeiten? Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Also wenn man sich ein einfaches Weltbild. Wenn man sich den nächsten Punkt ansieht, dann ist ja irgendwie klar, hallo, Social Justice Warrior, ein aus der Alt-Right stammender abwertender Begriff, der noch wohl am ehesten mit Gutmenschen übersetzt werden kann. Also, die Alt-Right hat sich SJW ausgedacht? Nein, die haben sich das selber. Die letzte Geschichte davor war, dass Gamergate sich die ausgedacht hat. Und das hat auch schon nicht gestimmt, weil es den schon länger gibt, den Begriff. Aber für Bell Tower ist das natürlich ein schönes Narrativ, einfach zu sagen, die Nazis haben das gesagt. Und das ist genau wie Gutmenschen, was natürlich auch nicht stimmt. Also Social Justice Warrior ist eine Bezeichnung, die Leute sich selber gegeben haben für einen positiven Aktivismus. Nur die Leute haben halt irgendwann so übertrieben, dass es sich ins Negative gewandt hat. Das ist die Realität. Nicht, dass das ein Label wäre, was von außen irgendwie draufgedrückt wäre. Nee. Nur die Leute haben halt irgendwann gemerkt, wer sich selber als SJW selber bezeichnet, ist zu extrem. Dadurch hat dieser Begriff überhaupt diese negative Konnotation bekommen. Weil eigentlich Social Justice Warrior heißt ja, man ist ein Kämpfer für soziale Gerechtigkeit. Was ja an sich nicht Schlechtes ist. Nur wenn man es halt total übertreibt, dann ja. Oder wenn man es halt als falsches Label benutzt, wenn man nicht wirklich jemand ist, der für soziale Gerechtigkeit kämpft, sondern für soziale Ungleichheit und eigentlich für gesellschaftliche Spaltung. Ja. Und Gutmensch heißt das schon mal gar nicht. Es sei denn, man hat einen Gutmensch, der gleichzeitig Blockwart ist und Aktivist und am besten damit dann auch noch sein Geld verdient. Ja? Also Social Justice gegen Windmühlen anläuft, ne? Das ist so die Eigenschaft hauptsächlich. Aber das heißt, ist auch schon im nächsten Punkt wird dann gesagt, dass auch Snowflakes Gutmenschen bedeutet. Also wir müssen da irgendwie dann mal dahinter kommen, wie viele Worte es im Deutschen für das Wort Snowflake gibt. Schneeflocke. Ah, oder Gutmensch. Ah. Ja, das ist wie bei den Eskimos mit den Wörtern für Schnee. Genau. Braucht man im Deutschen auch ganz viele Wörter für Gutmensch. Ja, nächstes Soyboy. Soja-Junge. Soja-Junge. Also, wenn sich durchsetzt, die Leute Soja-Junge zu nennen. Ja, aber Soja-Junge ist aber schon griffig. Das muss Soja-Junge. Soja-Junge, Alter. Ja, wir müssen die Amerikaner dazu bringen. Die stehen auch auf deutsche Worte. Soja-Junge. Ja. Ja, vielleicht, wenn Rammstein irgendwie eine Single macht. Soja-Junge. Genau. Soja-Junge verboten, Kindergarten. Schnell. Eins, zwei, Soja, oi. Arbeit. Triggert bedeutet auf Deutsch ausgelöst. Nicht nur im rechten Netzjargon wird dieser Ausdruck verwendet, wenn ein User auf einen Beitrag emotional reagiert. Warum wird da nicht erwähnt, dass das triggert eher aus der linken Richtung kommt, dass da irgendwie eine Triggerwarnung. Psychologie-Geschichte kommt? Ja, also da kommt es her, aber was ich bemerkenswert finde, das ist hier der einzige Punkt, wo hier mal in Klammern, nicht nur Rechten. Hier ist in Klammern Rechten, was überall steht. Nur mal so ganz nebenbei. Ja, das ist wohl wahr. Das ist der Punkt. Da ist ihn wahrscheinlich, da ist so, keine Ahnung. Also ich will gar nicht wissen, was dem Schreiben da aufgefallen ist, aber da hat er wahrscheinlich gedacht so, ach ja, Moment mal, ich sag doch auch triggert. Aber ich bin doch gar nicht. Okay, dann mache ich mal in Klammern nicht nur im Netz. Ja, bis auf die letzten beiden Punkte höchstens. Da braucht man die Klammer nicht machen. Aber ansonsten bisher eigentlich immer. Ja, drei Klammern. Besser nicht. White Ethno State, der weiße Ethnostaat, ist ein Ideal von Neonazis und White Supremacists, nachdem in einem Staat ausschließlich Weiße leben dürfen. Oh. Ja, ich meine, das ist ein Konzept, was irgendwelche Vollidioten halt verfolgen, ja. Okay, White Genocide, eine rechtsextreme Verschwörungserzählung. Verschwörungserzählung, eine Worterfindung, ja. Nach der ein Genozid an Weißen stattfinden würde oder stattfinden soll. Die weiße Bevölkerung solle dann durch eine andere Ethnie ersetzt werden, in Klammern großer Austausch. Ja, das sind halt, keine Ahnung, also es sind halt so Sachen wie mit Demografie und Einwanderung und bla und sonst was. Aber wenn man wirklich, keine Ahnung, es gibt bestimmt irgendwelche total idiotischen Hardcore-Fanatiker, die da wirklich dran glauben. Aber ja, aber auf der anderen Seite würde es sicherlich weniger von denen geben, wenn man nicht den Eindruck hätte, dass man geradezu zugeschissen wird mit Propaganda halt für also Werbung, in der ständig irgendwie Leute auftauchen, die eigentlich gar nicht hier aus der Gegend stammen, etc. pp. Also wenn sich nicht alle Mühe geben würden, so zu tun, als wäre das wirklich irgendwie. Ja, was ich dazu sagen würde, es ist mit diesem Begriff wird hier, ich benutze jetzt den Glossar an sich. Und zwar wird mit diesem Begriff des White Genocides werden quasi Rechte getriggert von anderen Linken, von SJWs. So. Naja. Und ich meine, Sachen wie Deutschland wird sich verändern und ich freue mich darauf. Das wird nicht als komische Verschwörungserzählung hingestellt, weil es ja gut ist. Weil es ja im Sinne. Ja. Ja, und dieses Sticheln, ja, dieses Sticheln, das wird ja auch absichtlich gemacht. Und ja, wenn die Alt-Right-Leute dann getriggert werden oder sonst irgendwer getriggert wird, dann brauchen die sich nie wundern, weil das ist ja die Absicht eigentlich. In Sachen White Genocide einfach mal Fertility Rate Worldwide eingeben, sich die Karte angucken und dann sieht es alles schon weniger schlimm aus. Also wenn ihr jemanden kennt, der da dem anhängt, empfehlt einfach mal Fertility Rate Worldwide zu googeln und dann sehen. Überall, wo Wohlstand ist, geht die Geburtenrate runter. Also. Nein, wenn die Geburtenrate runtergeht, wenn dann woanders die Geburtenrate wieder hochgeht. Ja. Das ist halt Kapitalismus, um alle Gegenden reich zu machen. Ja. Wir müssen das Internet zu einem Raum machen, in dem demokratische Standards uneingeschränkt gelten. Lasst uns weiter gemeinsam daran arbeiten. Ja, nur, demokratische Standards wäre zum Beispiel Teilhabe von allen, gleichberechtigte Teilhabe von allen. Funktioniert aber nicht, wenn man Leute wegblockt und zensiert, oder? Fällt mir gerade so auf, ist ST nicht eigentlich das Kürzel für Sankt? Stiftung, ja. Die Heilige Amadeo Antonio. Ja, egal, Entschuldigung. Ja, aber wie Marc schon sagte, durch Wegblocken und durch Listen erstellen und durch Bespitzelung von Eltern, von Kindern, kann man keine demokratischen Standards erwirken. Na ja, gut, auf der anderen Seite vielleicht meinen die Standards von der Deutschen Demokratischen Republik. Also gar keine Standards. Also ich meine, in dem Artikel haben sie, glaube ich, auch geschrieben, das Internet zu einem nicht zu einem rechtsfreien Raum werden lassen wollen oder so. Das finde ich ja doch eine ziemlich komische Verdrehung der ursprünglichen Darstellung. Ja, also, aber demokratische Standards uneingeschränkt gelten. Ich wüsste da gerne, was sie darunter verstehen. Das finde ich, das ist so ein bisschen verschwurbelt. Ja, das beste Video bei YouTube wird demnächst gewählt. Oder so, keine Ahnung. Aber paritätisch. So. Ja, das hat sich jetzt bezogen auf eine Konferenz, die wohl stattgefunden hat. Ich habe das jetzt auch gerade nur hier nachvollziehen können. Das ist die Zivilgesellschaft Online-Tagung gewesen. Genau. Also da, das muss man sich vielleicht nochmal genauer anschauen. Das war jetzt am 12. April. Ja, das war der übliche Grütz. Also da war nichts, da waren die üblichen Verdächtigen, da wurde der übliche Grütz geredet und es wurde von Annetta Kahane. Annetta Kahane hat sich, wie war das, gefreut, dass sie jetzt irgendwie das Wort digitale Zivilgesellschaft so weit mit Inhalt gefüllt haben, dass sie das jetzt irgendwie ganz toll vor sich hertragen können. Digitale Zivilgesellschaft, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie halt nicht von oben kommt, Annetta, und dass sie nicht mit Staatskohle bis zum Arsch vollgestopft ist. Ja, was die Amadeo Antonio Stiftung ja auch macht in Deutschland, ist Bildungsträger sein für die Bundeszentrale für politische Bildung und ich glaube auch für einige Landeszentralen. Und hier gibt es eine Landeszentrale in Berlin, die hatte da jetzt eine Veranstaltung, war es, soweit ich weiß. Und da waren zwei Herrschaften dabei, die darüber reden durften, dass ja die Muslime in Europa von allem abgehalten werden und so. Und dass die eigentlich so gut integriert sind, aber halt total abgehalten werden und es ist halt die Frage, wie man die weniger abhalten kann und so. Und hier hat sich der Autor Ralf Fischer halt die beiden Herrschaften, ein Herr und eine Dame, mal ein bisschen genauer angeguckt und ja, die gehören halt zu, also haben Verstrickungen zu den Islamisten, zur Moslembruderschaft. Und also ich glaube, die Dame war irgendwie Herausgeberin von so einem Journal, wo andere Leute halt meinen, das wäre keine Wissenschaft, sondern auch nur so Rumnöllerei irgendwie, dass man ja so diskriminiert ist und so. Und da gab es hier diesen Spruch, der war ziemlich bemerkenswert. Islamophobie werden in den Berichten als eine Art Kampfbegriff verwendet. Ja, wer hätte das gedacht? Vorwurf, dass alle Leute islamophob sind, die an solchen Sachen was auszusetzen haben. Und das ist nicht der einzige Begriff. Okay, jetzt in dem Zusammenhang, ja, okay. Aber es gibt ja einige neue Kampfbegriffe, die ein bisschen komisch sind und in die Richtung aufgebaut sind. Ja, das ist hier ein Tweet vom Irrational Disconnect und er macht sich darüber lustig, dass ein Troll Dave Rubin falsche YouTube-E-Mails schickt und Dave Rubin hat dann das halt sogar öffentlich gemacht und an sich finde ich es ja lustig, wenn Leute getrollt werden, aber in Sachen Gamergate wäre das hier bereits ein Hassverbrechen, also... So, ich weiß nicht. Und ich, das ist auch fragwürdig, ob das in Ordnung ist, Leuten so Angst zu machen. Also da bin ich offen für das Argument. Auch wenn ich denke, dass wenn es jetzt nicht gefolgt ist von irgendwie böseren Abläufen, dass dann irgendwie E-Mail-Adresse rausgescammt wird oder so und Account übernommen wird, halte ich das zwar für fragwürdig, aber noch irgendwo vertretbar. Aber ich finde es halt lustig, weil im Grunde wäre das eine Harassment-Taktik. So, also würde man das so nennen, wenn ja, jetzt. Ich mein, es gibt auch da ein ganz klares Schneeflockenwort für Gaslighting. Ja, das zum ja einen. Mehrmals auch Gamergate vorgeworfen. Also irgendwie müssen die sich mal entscheiden, ob im Krieg und in der Liebe alles erlaubt ist oder ob es da jetzt Regeln gibt. Ja, und vor allen Dingen sich dann aber so da immer drüber aufzuregen, dass die Leute irgendwie meinen, dass da irgendwas im Gange wäre und das dann selber irgendwie forcieren, dass die Leute das meinen, dass das im Gange wäre, muss ich dann selber noch öffentlich drüber lustig machen, dass du das hingekriegt hast, wenn die Leute meinen, dass da was im Gange wäre. Es, ja. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg zu einer friedlichen Gesellschaft und zu respektvollem Miteinander. Ich meine, dass es diese Beeinflussung von den Social-Media-Firmen gibt, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird, und mit Shadowbanning und sowas, das ist ja mittlerweile alles klar, dass es das gibt. Ja, und der einzige Weg, meistens herauszufinden, ob man davon betroffen ist, sind halt die Rückmeldungen von den Nutzern. Ja, und hier wird das ja in so einem Tenor vorgetragen, nicht nur, ja, ich habe den getrollt, sondern ja, sowas würde gar nicht stattfinden. Was ja, also wer sowas noch behauptet, der hat das letzte halbe Jahr geschlafen, würde ich sagen. Ach ja, hier haben wir eine kurze Meldung, und zwar der Herr, wie heißt er, Thomas Schmidt, der Direktor der Landesanstalt für Medien, der möchte in der Novelle des Rundfunkstaatsvertrages NRW, der jetzt dieses Jahr überarbeitet werden soll, möchte er im Endeffekt auch Internet-Social-Media-Konzerne überwachen, was bisher nicht möglich ist, ja. Er will im Endeffekt den Einfluss der großen Internetplattformen auf die Meinungsbildung untersuchen, ja, wahrscheinlich dann auch beeinflussen, nicht nur untersuchen. Wenn die Gefahr einer politischen Einflussnahme so groß ist, dann muss man sie unterbinden, bevor sie sich realisieren kann, sagte der Herr. Ja, ja, also ich finde das ganz schön krass. Die Antonio-Stiftung hat damit angeblich ein Problem. Ja, und vor allen Dingen, ich muss noch mal darauf hinweisen, ne? Also wir hatten vor 2 Jahren oder so, war die Kübra Gümüşay und irgendwelche anderen Aktivisten waren da am Flennen, weil dieser landeszentrale Medien NRW, dass das Internet ja so furchtbar ist. Und jetzt haben wir hier Streit um die Reform, sei ein deutliches Alarmzeichen. Den starken Verdacht, dass Wirtschaftsunternehmen öffentlichen Druck mindestens befeuert haben. Ja, aber die Wirtschaftsunternehmen aus dem Verlagsgesellschaft, die haben da keinen Druck gemacht oder was. Weil irgendwelche Lobbyarbeit gibt es ja nicht, oder wie? Also, finde ich unglaublich. Hat auch nicht irgendwie für Greta den Weg bereitet und so. Nee. Ja, aber ich meine, jetzt, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, ich meine, es kann doch kein Mensch jetzt den Axel Springer oder irgendwem untersagen, dass sie ihre CEOs und was weiß ich nicht, was sich zu irgendwelchen Gesetzgebungsverfahren äußern, die sie direkt betreffen. Das wäre ja noch schöner. Und das ist auch nicht Aufgabe von irgendwelchen Landesmedienstellen, das irgendwie da irgendwie zu sagen, dass es irgendwie mit unrechten Dingen da irgendwie zugeht oder so, von wegen, oh, die beeinträchtigen ja die Meinungsbildung. Das ist ja unsere Aufgabe, oder was? Ja, es wird einfach so dargestellt, als ob jegliche Artikel, jegliche Kritik an den DSM-Reformen, ja, Artikel 13 und so weiter, dass das alles nur deswegen befeuert wurde, weil halt die bösen Social-Media-Konzerne ihre armen User belogen hätten, dass es doch alles gar nicht so wäre und ja, ne? Die Überschrift auch mit dem, hat YouTube zu viel Meinungsmacht? Ich meine, haben Zettel und Stift zu viel Meinungsmacht? Hat die Kamera zu viel Meinungsmacht? Der Fotoapparat? Sollten wir die vielleicht auch besser reglementieren? Also YouTube ist da nur ein Werkzeug. Man könnte das ja auch positiv interpretieren und sagen, pass auf, die haben zu viel Shadowbans betrieben und so und zu viele Leute aus politischem Dingens rausgenommen. Könnte man ja auch daraus lesen. Aber ich zweifle da ganz stark dran bei der Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja, das ist ja im Endeffekt wieder eine, also sagen wir es mal so, es geht halt immer wieder, wie sehr wird das beeinflusst von den Unternehmen? Kann man das schon als redaktionelle Beeinflussung zählen? Hier wird ja gesagt, dass halt die ganzen Artikel 13 Sachen halt in den Trends erschienen sind und dass das nur so gewesen wäre, weil YouTube das gepusht hat. Ja, das ist nicht so, aber YouTube muss sich halt vorwerfen lassen, dass Artikel 13 halt in den Algorithmen nach oben gespült wurde, weil viele Leute das interessant fanden und bei anderen Themen, die viele Leute interessant fanden, die kommen nicht in den Trends vor. Ja, also die Kritik ist nicht total ungerechtfertigt, aber sie zielt eigentlich auf eine ganz andere Stelle, meiner Meinung nach. Ja, und die SPD sagt übrigens, sie ist nicht schuld, sie hat nur Befehle befolgt, wie man hier liest. Im EU-Rat sitzen keine Privatpersonen, sondern Regierungen. Merkel hat von ihrer Richtlinie Kompetenz Gebrauch gemacht. Seid endlich mal auf eure Gegner sauer. Wir sind auf eurer Seite gewesen. Haben nur nichts gemacht. Seid mit T? SPD-Parteivorstand in dem Fall, seid mit T? Seit wann? Ich fühle mich leicht angesprochen. Ja, also ich meine, ich sage nur Plot-Twist. Ja, also bitte. Ja. Ja, das war doch wie bei den Sweden Democrats. Oh, we pushed the wrong button. Ja, das bezieht sich wahrscheinlich hier auf dieses Bild irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist abgerutscht. Okay. Richtlinienkompetenzen. Das war die Antwort auf. Okay. Die wieder SPD. Ja, und die lassen sich ja schon mal ein bisschen reizen, ne? Ja, Stapel hat ja auch schon seine Erfahrungen gemacht. Ja, der Block war nicht ungerechtfertigt, das muss ich aber sagen. Ja, hervorragend alles. Ja, also seid endlich mal auf eure Gegner sauer. Tja. Seit 4 Wochen bin ich auf meine Gegner sauer. Seite Baba! Oh Gott, jetzt habe ich mein Buch gar nicht zur Hand. Ja, hier haben wir einen Tweet und da hat der Not Carl King, ist der Academic Agent aus den Anglosphere, der hat einen Tweet rausgehauen, wo er halt drauf eingeht, dass die Free Speech Sachen in den USA wegen Marxisten so sind und die halt die UdSSR supported haben. Und das halt, er hat es im Konflikt mit einer Tweet-Chain halt rausgedonnert. Und ich wollte darauf hinweisen, dass die Situation so in den USA erst wegen dem Marxisten, dann wegen dem Kommunisten, also das war ein Sozialist, dann war es ein Kommunist und dann hattest du später einen Neonazi, dessen Free Speech verteidigt worden ist. Und tatsächlich, dass die USA so eine krasse Art und Weise hat, wie man seine Meinung äußern darf, kommt tatsächlich von den Linken. Also die ganzen Leute, die heute alle rumholen, das ist zu viel, darf man nicht, das soll man nicht und tralala. Dank da mal den Linken, da haben sie mal was Gutes gemacht. Das ist ja bei uns im Endeffekt nicht anders. Wir hatten ja auch den radikalen Erlass bis vor irgendwie bis 90 oder so, wo auch Leute nicht verbeamtet worden sind etc. pp. Oder nicht in den öffentlichen Dienst gekommen sind, wenn sie kommunistische Vergangenheit hatten. Und das haben die Linken damals auch sehr beweint bei uns. Und heute sind es im Endeffekt die Nachkommen dieser Linken, die sagen, wir müssen alle, die auch nur Einwanderung irgendwie negativ sehen und die Plattform. Ja, aber war das denn wirklich immer nur Vergangenheit? Ich glaube, das war auch hin und wieder mal Gegenwart. Also. Und es gibt ein Buch, was das sehr gut aufarbeitet und sich generell mit den Kultur-Grabenkampfkriegen, Cannon Wars beschäftigt, die in den 90ern und 80ern stattgefunden haben. Und es lautet Multikulturalismus und Political Correctness in den USA von Matthias Hildebrand. Sehr gutes Buch, wirklich empfehlenswert. Leider kostet es halt 80 Euro. Und ich habe es auch noch nirgendwo für 5-Finger-Rabatt gesehen, aber es ist wirklich das Geld wert. Richtig, richtig gutes Buch. I cannot stand Camila Paglia. I disagree with her on nearly everything and think she's a terrible person with bad ideas. I also think it's dangerous assault on academic freedom to demand she be fired. Da dachte ich mir, hey, wir haben hier seit Jahren, tun wir unsere Opposition auseinandernehmen und dann haben wir doch da hier mal einen Tweet, wo die Opposition mal nicht Unfug redet. Und das fand ich schön. Ja. Selten genug, ja. Selten genug. Und echt, also, wie gesagt, ich suche auch immer nach sowas. Ich finde und sehe sowas sonst nie. Also, es ist, also, und also ich habe das noch nie ausgeblockt, wenn ich mal sozusagen was Menschliches von der Gegenseite sehe. So, ich kenne das sonst eher so: Fire, fire, fire. Also. Ja. Das ist mein persönlicher Höhepunkt diese Woche. Schon mal krass. Tschüss, Fatznet. Musst eure Plädoyers fürs Hausfrauenleben und das ganze schlechte Gewissen, dass ihr mir auf Facebook euch nicht in die Timeline spült, jetzt einfach mal blocken und melden. Melden vor allen Dingen. Melden, wem denn? Dem Ministerium für unamerikanische Politik oder Meister. Ja, wahrscheinlich. Du bist einfach rausgegangen und hast gerufen, hallo, wo ist der Block? Warte, ich habe was zu sagen, oder was? Ja, genau. Aufsicht. Diese Dame arbeitet übrigens bei Spiegel Online. Ja. Mehr Zeit mit Mama und Papa vielleicht. Das ist natürlich schlimm, dass so jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, ne? Dass das Kind vielleicht deine Eltern gebrauchen könnte. Also das ist... Und vor allem, Alter, ist das auch Fatznet ganz gezielt, die das auf Facebook in ihre Timeline spülen wöchentlich. Ja, ja, also es hat nichts damit zu tun, dass sie überhaupt einen Facebook-Account für sich gemacht hat oder dass sie nicht mit irgendwie den Blog-Regeln oder so umgehen kann. Nee, ja. Das ist Fatznet schon. Vielleicht wollen sie nur einen Showkampf aufziehen, ne? Wer weiß. Aber Leute, habt ihr bei AA-Stiftung was gelernt? Die Incels, das sind unser Problem in der Gesellschaft. Die machen alles kaputt. Ja, absolute Blockwart-Mentalität und dass sie für die Konkurrenz arbeitet, macht es nicht besser. Das ist dann halt fast unlauter Wettbewerb, ja, aber das müssen andere Leute entscheiden. Und ja, die Antworten auf diese Tweet-Chain, die waren teilweise halt auch schon sehr, ja, so wie ich es jetzt gerade geäußert habe, aber die lässt das total an sich abperlen und nö, mach alles richtig gemacht, ich will es wieder machen und ey, die sind selber schuld und nein, mehr blocken, also, mehr. Also als Zentralrat der schon länger wütenden kann ich nur sagen, LOL! Nein, ich... Ja, und auch vor allem, wenn ich jetzt sagen würde, hier, hallo, Spiegel Online, ihr spült mir ständig eure Homosexualitätspropaganda da in die Timeline. Jetzt zeige ich euch aber mal beim Putin an, oder was? Ich meine, wie kann man denn so doof sein? Also entweder man ist dafür, dass alle ihre Sexualität frei ausleben, und ihren Lebensentwurf selber wählen oder halt nicht, aber nicht die einen ja und die anderen, wenn die sich nicht so entscheiden, wie ich das will, dann die nicht. Also hier wurde ja explizit kritisiert, dass über Vereinbarkeit von Familie und Beruf geredet wird. Wo ist das Problem? Weil das nicht das Lebensmodell Papa, Mama, Kind ist, was die Dame, die es kritisiert, nicht selber lebt? Ist es irgendwie nicht gut? Oder ist es wirklich... so eine verquere Logik, ja. Nur gerade die Fatzi möchte ja eigentlich immer den Feministen nach dem Mund reden, so. Ich meine, alle müssen irgendwie Berufsleben und Familienleben irgendwie in die Balance bekommen. Egal, ob es eine traditionelle Familie ist oder Alleinerziehende oder was auch immer man für einen Lebensentwurf hat. Wo ist die Kritik? Ja, nur weil es halt ein Lebensmodell beschrieben wird, was sie selber nicht teilt. Meine Güte, also das ist wirklich... Ja, ne? Vielleicht meldet die ja irgendwer. Wer weiß. Ja, aber das bringt doch nichts. Du sagst, gehst dann zur Polizei und sagst, da läuft eine Bekloppte frei rum, da sagen die auch, da können wir die wenig machen, solange die nicht irgendwie Autos anzündet. Oder ja, und das ist ein lauterer Wettbewerb. Die versucht, den Konkurrenten so zu schaffen. Ja, also wie gesagt, das müssen andere Leute bewerten, aber das hat auf jeden Fall einen sehr negativen Beigeschmack. Und nochmal, man kann es ja blocken, man kann es ignorieren, man kann das Abo beenden. Ja, man kann sagen, diese Werbung soll mir nicht mehr angezeigt werden, aber es ist dann auch noch zu melden. Ich gehe aus jetzt hier in dem System, ja, das ist irgendwie Hate Speech oder das verstößt gegen irgendwas. Ja, warum? Ja, das ist wirklich nachtreten. Ja, wenn es einem nicht gefällt, soll man halt weggucken. Ich meine, wie soll das denn laufen? Können wir dann jetzt alles melden, wovon wir uns irgendwie getriggert, bedroht, beleidigt? Ich habe zum Beispiel vielleicht Angst vor Papageien. Kann ich jetzt alle Leute melden, die Papageien posten? Und wird da dann auch was passieren, weil sonst wird mein Leben ja beeinträchtigt negativ. Ja, das hier war was Interessantes im Zuge von Hate Speech Diskussionen. Hier gibt es den Andersraum in Hannover. Den hatten wir ja auch schon ein paar Mal bei uns mit dabei. Und dieses Mal haben sie eine Veranstaltung. Da schreiben sie hier, Hannovers Verwaltung soll fortan geschlechtergerechter formulieren. Dabei hilft das Gender-Sternchen oder neutrale Formulierung. Eigentlich ganz einfach. Seht ihr? Das ist ganz einfach. Wer hätte gedacht, dass die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt dafür so viel, in Anführungsstrichen, Fanmail bekommen würden? Fanmail, so nennen wir in aktivistischen Kreisen diese coolen Kids, Kommentare, Briefe, unerwünschte Fotozusendungen, die längst nicht mehr einfach nur kritisch, sondern Hass sind. Und die wissen das natürlich. Weil die ja auch in der Vergangenheit ja auch schon dafür bekannt sind, dass sie das prima auseinanderhalten können. Schon mit solchen Einleitungen hier mit von wegen, ja, wir haben ja nur gesagt, dass wir da ein bisschen was ändern wollen an eurer Sprache. Aber mehr ist ja nicht. Ihr Kritik ist dann, ich finde eure Kampagne gut, aber ihr verwendet zu viel Orange in eurem Logo. Ja. Ich hätte gern, dass da mehr der Regenbogen mit einem tieferen Rot rauskommt. Das ist dann Kritik. Ja, genau. Und Hass ist dann, ich halte das Planen, das Verändern und das Planen von der Veränderung von der Sprache für nicht gut. Ich denke, dass das der Sprache Schaden zuführen wird. Und Esperanto ist ein gutes Beispiel dafür, dass man Sprache nicht am Reißbrett entwerfen kann. Und das ist dann Hassmail und gleichzeitig auch eine Vergewaltigungsdrohung, weil Reißbrett, das wisst ihr ja alle, woher die Bedeutung kommt. Wir in aktivistischen Kreisen, ja. Wir wissen ja. Morddrohung, Vergewaltigungsdrohung, Beschimpfung und Diffamierung, ja, die ihr bestimmt auch genau in gleicher Anzahl bekommt, sind für feministisch oder queraktive, diesen Unterschied natürlich, Alltag. Aber wenn es Alltag ist, wir weigern uns, das normal zu finden. Wir möchten uns nicht an Hass gewöhnen, abstumpfen oder verrohen, weil die sind total stark. Strong, stunning and brave. Da wir die Fanmail aber nicht stoppen können, transformieren wir sie. Wir laden ein zu einem gemeinsamen Abend, in dem wir den Hass verbreiten. Ja, scheinbar. An dem wir die Hassnachrichten vorlesen. Genau, weil die ja auch niemandem schaden. Wo man sonst die ganze Zeit immer sagt, dass es alles furchtbar kaputt macht und man es unbedingt unterdrücken muss. Es wird schockierend hässlich. Wo man sonst immer sagt, es ist schlimm und man muss es dringend unterbinden. Doch gerade im Wiederlesen zeigt sich die Absurdität und unfreiwillige Komik. Ja, ja, ja, ja, ja. Was sagen wir euch seit Jahren? Aber nein, ihr meint, man muss es unbedingt alles wegblocken, weil ansonsten die Gesellschaft zugrunde geht. Ja. Sonst noch jemand was dazu zu sagen? Ein vergnüglicher Abend, an dem neue solidarische Bündnisse entstehen. Meinen die irgendwie Ficky-Ficky oder? Keine Ahnung. Vielleicht, wer weiß, oder Netzwerken. Wir dürfen auch was beitragen, das heißt, wir dürfen auch Hassmails an die schicken. Vielleicht. Also dann aber an die Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover. Am 21. Mai kommen übrigens die Backstreet Boys, wie ich gerade lese. Warum liest du sowas? Das liegt da unten rechts. Ah, okay. Trotzdem, warum liest du sowas? Darüber sind Brauereifresser. Brauereifest und du liest über die Backstreet Boys. Jetzt weiß ich, woher der Regenbogenwind herweht. Ich möchte ja auch nochmal auf die Bezeichnung Fanmail hinweisen, die halt genutzt wird, um, ja, Fan, ich finde, die ist es ja, ne? Die sind halt stolz darauf, dass sie Hate bekommen. Die sind, ich glaube, die sind dadurch nicht, also das zeigt ja hier, die sind quasi stolz auf diese Sachen, auf ihre Leistung, dass sie die Leute so getriggert haben. Ja, das ist nicht so, dass sie da irgendwie drunter leiden oder so. Meine Güte. Trolle. Ja, eben. Und ich finde es mit diesem ganzen anderen Zeug, dass man ja unbedingt Debatten anstoßen will in der Gesellschaft und dass es ja so unglaublich unhinnehmbar ist, dieser ganze Hass im Internet, finde ich halt dieses Ding, ja, finde ich einfach nur geil. Also, gute Leistung, andersrum. Ja, so geil. Beschädigt sind dadurch, deswegen treffen wir uns und lesen uns das gegenseitig vor. Hm. Ja, macht Sinn. Wahrscheinlich sagen sie vorher noch Triggerwarnung. Genau. Nee, das heißt ja jetzt Content Warning und nicht mehr Triggerwarnung, nachdem Triggerwarnung irgendwie verbrannt war. Gut, hier haben wir eine gemischte Meldung. Also, wir haben im Endeffekt das Verbraucherschutzbüro. Das hat in Berlin gegen Google geklagt, gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von 2012. Ja, 2012. Wir haben 2019. Einige von diesen Sachen, die in den Terms and Services stehen, sind heute noch weiterhin zu finden und sind quasi von Gericht in der zweiten Instanz jetzt als ungültig angesehen worden. Für das Gericht sind Teile der Datenschutzerklärung deshalb unwirksam, weil sie so verschachtelt und redundant ausgestaltet seien, dass durchschnittliche Leser sie kaum noch durchschauen könnten. Diese müssten davon ausgehen, dass letztlich jede Nutzung der personenbezogenen Daten erlaubt ist, die Google für zweckmäßig hält, aufgrund der Formulierung. Und also das ist erstmal die allgemeine Kritik und darüber hinaus sind 13 Klauseln in der Datenschutzerklärung und 12 Klauseln in den Nutzungsbedingungen für unwirksam erklärt worden. Dagegen kann nochmal eine Beschwerde eingelegt werden bei der nächsten Instanz. Das heißt, das ist jetzt noch nicht rechtkräftig. Ja, und wir reden vom 2012 und wir haben 2019. Ja, also in 7 Jahren werden wir dann wahrscheinlich noch die weiteren Auswirkungen der DSGVO mitbekommen. Wobei einige von den Sachen, wobei jetzt das Gericht halt auch schon perspektivisch gesagt hat, gut, die waren nicht nur 2012 nicht korrekt, sondern die sind auch jetzt nicht DSGVO-konform. Und ja, eigentlich nur um mal zu zeigen, wie dämlich das Ganze ist mit dieser Durchsetzung von Terms and Services und wie lange das dauert und was da jetzt im Endeffekt bei rumkommt, ist nicht sehr vom Hocker reißend, nicht? Aber es ist schön, dass der Verbraucherschutzverband hier wenigstens mal mit seinen Punkten durchgekommen ist und auch wirklich in allen Punkten recht gekriegt hat, die moniert haben. Ist ja immerhin schon mal was. Ja. Und eine Sache, die auch kritisiert wurde, ist, dass Google beispielsweise in seinen Terms and Services reinschreibt, okay, wir behalten uns das Recht vor, diese Dienste einzustellen. Ja, denk mal zum Beispiel an Google Feedreader, ne, den sie eingestellt haben, zum Beispiel. Oder andere Dienste. Und da hat das Gericht jetzt quasi gesagt, okay, wenn ihr solch eine Klausel drin haben müsst, dann müsst ihr dazu schreiben, dass es nur eingestellt werden darf, wenn den Nutzern dadurch kein Nachteil entsteht. So, ja, wo man sich dann auch fragt, okay, wie soll das denn bitte umgesetzt werden? Das ist ja auch total subjektiv. Wenn ich jetzt sage, oh, die haben Google Plus, wollen sie jetzt zumachen, ich bin tief getroffen und kann wahrscheinlich nicht weiterleben. Muss Google das dann für mich weiter betreiben oder was? So, hier, das Kammergericht sah einen gesetzlich nicht zulässigen Änderungsvorbehalt. Google könne die versprochenen Leistungen nur ändern, wenn dies für die Verbraucher auch zumutbar sei. Eine solche Einschränkung enthielt die Klausel nicht. Ja, also... Wie gut, dass die besser reguliert sind als unsere Regierung. Also... Die können einfach alles streichen, was sie wollen, und es umverteilen. Ja, also nur da habt ihr ein paar Informationen, was ihr alle akzeptiert habt hier, ne? Ich sag nur Human Centipede. Ja, ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Vanilla Fudge und Cuttlefish. Oh, das ist CNN. Ja. Das ist CNN. Das ist Fake News. Und zwar in den USA gibt es Hassverbrechen. Und die gegenüber Muslimen sind angestiegen und gegenüber... Wie findet man das nochmal genau raus? Das jetzt so motiviert war oder nicht? Ah, das macht dann die Polizei. Und du hast dann bestimmte Kriterien, also vom Gesetz her. Okay. Dass sozusagen die... dass die Interaktion motiviert war aufgrund von deiner Hautfarbe oder von deiner religiösen Sachen, die du anhast. Und komplett 2016 gab es 6.121 Hassverbrechen, wovon 307 waren antimuslimisch und 720 waren anti-weiß. Also, und ich muss ehrlich sagen, USA, die haben weitaus mehr Morde im Jahr wie Hassverbrechen. Wo ich mir dann dachte, also ich will es jetzt nicht kleinreden oder so, aber ich dachte mir so, also dafür, dass man so viel in den Medien immer hört, 6.000 bei 312 Millionen Menschen, das ist jetzt nicht viel, finde ich. Das ist also, ja in Deutschland nur irgendwie in den 20 größten Städten nur 53 Leute gemeldet, um den Pass eintragen zu lassen. Das ist vielleicht doch nur doch recht strenge Kriterien oder so. Und zum Beispiel Anti-Black or African-American hattest du zum Beispiel 1700. Also. Ja, da weißt du aber auch wieder nicht. Anti-Black or African-American. Geht das dann grundsätzlich von Weißen aus? Oder können auch andere? Oder merkwürdig. Und Anti-Native Hawaiian? Hawaiian. Ja. Ist 9. Ist halt so gut wie nix. Anti-Arab 51. Es geht auch noch. Also Anti-Asian 113. Da habt ihr es, Leute. Native Hawaiianer sind die privilegierteste Gruppe in dieser Gesellschaft. Ja, also. Ja gut, aber wer hat auch was gegen Hawaiianer? Genau, die hängen immer los. Die mit ihren dreckigen Blumenkränzen und Hula-Getanze. Die mit ihrer hawaiianischen Babyholzrose. Ah, nein, Quatsch. Und im Gesurfe. Boah, wie die mir auf den Sack gehen. Die immer mit ihren Cocktails am Strand liegen. Da! Ja, und dieses verdammte. Die ganze Zeit läuft nichts anderes im Fernsehen. Dieses verdammte Aloha heißt gleichzeitig Hallo und Tschüss. Das ist voll unterdrückend. Lieber Ciao. Wie ist das eigentlich? Also, Anti-Asian Hate Crimes finden doch in jedem College irgendwie alle paar Minuten statt, in dem halt Asiaten, die befähigt werden, Universitäten zu gehen, abgelehnt werden, damit da mehr Schwarze hin können, oder? Das heißt kein Hate Crime, das ist Affirmative Action. Oh, ja, aber das ist doch so ähnlich, wenn... Ja, das ist halt kein Rassismus, weil es positiver Rassismus. Jetzt läuft mir wieder das Gehirn rechts oder links irgendwo zum Ohr raus. Verdammt! Es tut mir leid. Ja, der Spiegel hat sich hier diese Recherchen vom Danisch mal vorgenommen und unter der rechte Blog abgehakt oder so, was er da recherchiert hat. Das ging ja darum, wer die Webseiten betreibt und wer die Veranstaltungen veranstaltet und wer dafür verantwortlich ist und überhaupt wer das bezahlt und wovon. Und dann ist eben rausgekommen, dass Fridays for Future Unterorganisation würde ich nicht sagen, aber ihr Konto bei einer anderen Organisation eben lagert, die dann für sie die Zahlungen übernimmt oder so. Ja, das ist ja noch ein bisschen komplizierter. Also Fridays for Future existiert ja im Endeffekt gar nicht als Bewegung. Also ich wollte nur sagen, sie haben zwar aufgefordert dazu, dass der Blogger sie selbst hätte fragen können, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht genau weiß, wen man dann fragen soll oder so. Da sind einige sehr beschäftigt und es wird nicht so einfach, eine Antwort zu kriegen oder so für sowas. Da bist du gleich mal dem Spiegel aufgesessen, weil der Spiegel hat ihn gefragt und die haben gesagt, nö, hat uns keiner gefragt von Tichys Einblick. Ja, ja. Und Tichy hat aber richtig gestellt, dass er zwar nicht dort angerufen hat, aber dass er mehrmals schriftlich versucht hat, eine Auskunft zu bekommen und dann irgendwann veröffentlicht hat, halt nach dem, wenn man versucht hat, Auskunft zu bekommen und bekommt, keine, veröffentlicht man halt irgendwann. Ja, klar. Ja. Und der Witz ist halt, dass ja, Fridays for Future hat halt gesagt, okay, spendet uns, wir können noch Spendenquittungen ausstellen. Aber das stimmt überhaupt nicht. Erstmal kann Fridays for Future überhaupt stellen, weil das keine irgendwie Rechtsperson ist. Und dahinter steht dann eine Stiftung, die sich Plan for the Future oder Plan for the Planet nennt. Und die wiederum vom Vizepräsidenten des Club of Rome geführt wird. Also da steht im Endeffekt der Kapitalismus hinter Greta. Ja, nice. Was Verbrechen sind das? Gegen Kinder. Hat Fridays for Future wohl das mit den Spendenbindungen von der Website entfernt? Auch so ein Indiz dafür, dass Tichy vielleicht nicht ganz Unrecht hatte mit der Recherche? Halt gefallen lassen. So. Warum, wenn es eine Kontroverse gibt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, die AfD hat illegale Spenden erhalten, dann frage ich doch auch nicht den Schatzmeister der AfD, ist das so? Und wenn er sagt, nein, drucke ich das kommentarlos ab. So haben sie es halt hier bei Fridays for Future gemacht. Haben sich irgendeinen von den komischen Zauseln da geholt und der hat gesagt, nein. Und der Spiegel hat gesagt, wenn der das sagt, schreiben wir das dahin. Anstatt halt vielleicht auch mal Tichy zu fragen und zu sagen, Herr Tichy, stimmt das, dass Sie sich überhaupt nicht an die Jungs gewendet haben? Und dann hätte Herr Tichy gesagt, nee, doch, stimmt, ich kann Ihnen hier mehrere E-Mails zeigen, die ich an die geschrieben habe, die aber nicht beantwortet wurden. Boah, ey. Planned for Future Foundation, was ich einfach schon geil als Name finde. Planned for Future Foundation. Und malthusianische Propaganda raushauen. Also ich hatte gelesen, dass das Ding auch Planned for the Planet heißt, aber auch, dass ich ja was verwechsel. Also bestimmt was man noch aufdecken kann, zusätzlich oder so, warum nur die zwei Namen existieren. Ja, in der Schweiz fordern die Feministinnen jetzt angeblich einen Lohn für Hausarbeit. Ja, in Deutschland aber auch schon ewig. In Deutschland ja, gab es schon mal diese Forderung und ist wieder eingeschlafen oder beziehungsweise hat es irgendwie gelassen. Nehmen wir die Begründung und die Summen, finde ich so geil. Was in der Schweiz kriegst du dann mal gleich umsonst. Wenn ich meine Wäsche gemacht habe und mein Geschirr gespült, auf was für eine Überweisung kann ich mich dann freuen? Vor allem von wem? Ja. Ich denke mal, dass es ja auch um Kinder vor allem geht. Ne? Das ist ja der Ausgleich angeblich dann nötig. Obwohl natürlich, du hast ja völlig recht, heutzutage die Arbeitsmenge, die da anfällt, doch deutlich geringer geworden ist. Unter anderem wegen Maschinen und so, klar. Ja, also sie wollen irgendwie 7.000 Franken haben im Monat. Hatten sie für angemessen. Und ja, von da aus müsste man da vielleicht mal runterrechnen, irgendwie was Miete angeht und Strom. Das muss natürlich dann alles bezahlt werden. Ne? Also irgendjemand hat angemerkt, dass das ja vielleicht noch ein Deal wäre, wenn dann aber auch irgendwie alles abgegolten wäre. Also auch dann nach einer Ehe irgendwie nichts mehr zu zahlen wäre. Ja, aber da wird ja dann das Argument Kinder wieder auf den Tisch kommen. Ne? Alter, aber 7.000 Franken im Monat. Entschuldigung, da kann ich mir, unverschämt. Und die Bäuerinnen auch, ne? Die Bäuerinnen in der Schweiz auch. Die arbeiten alle gratis auf dem Hof mit. Ne? Die kriegen dann nichts von ab. Die haben nichts zu essen, die haben nichts zu trinken, die haben keinen Strom und kein Licht und kein Dach über dem Kopf und gar nichts. Ne? Nichts. Gar nichts. Die arbeiten da komplett gratis, ne? Also gratis heißt ja wahrscheinlich irgendwie ohne Lohn, aber kostenlos immer was anderes oder so. Aber solche Spitzfindigkeiten, da muss man tatsächlich anlegen, um das irgendwie zu verstehen, finde ich unmöglich. Ich finde eben jedes Mal diesen Blick auf eine Familie furchtbar, wo du dann nur die Individuen siehst und nicht die Gemeinschaft. Ja, es geht dann auch um Unabhängigkeit und der geilste Spruch war eigentlich so nach dem Motto, man wolle das nicht, weil das irgendwie eine Herdprämie wäre und die Männer dann außer Verantwortung gelassen würden. Ich habe das nicht hören, ich lese nicht richtig so. Wer soll denn die 7.000 dann bezahlen, wenn nicht er oder so? Ne? Teilen oder was? Nachbarn wohl nicht, ne? Oh mein Gott, echt. Ja, es gibt auf jeden Fall von der Linkspartei auch diese Forderung in Deutschland. Und ich glaube, wenn ich mich da richtig erinnere, wollten sie das irgendwie direkt einen Lohn dann irgendwie koppeln oder so, dass dann vom Typen gleich alles überwiesen wird oder so, dass dann für die Frau der Lohn für die Hausarbeit und das dann noch irgendwie mit angerechnet wird oder so. Oder ich glaube, die Firmen sollten das irgendwie bezahlen. Also wenn du jetzt eine Frau anstellst, dass du dann quasi noch mit bezahlen musst, das Geld, was sie dann irgendwie bei sich zu Hause an Hausarbeit dann irgendwie macht. Ich meine, das ist natürlich ein super Trick, wenn man will, dass überhaupt gar keiner mehr Frauen anstellt, aber ja. Das ist dann ein bisschen Diskriminierung immer wieder, ne? Ist klar. Ich Ich hätte auch gerne auch in Zukunft eine Atemgebühr. Ich finde das total anstrengend, dass ich die ganze Zeit ein- und wieder ausatmen muss. Und die CO2-Steuer kommt das schon noch. Dafür. Ja, aber da kommt ja die CO2-Steuer drauf und dann ist halt alles wieder weg. Genau, und wir brauchen noch eine Affenabgabe auf alle. Wir wollen das doch einatmen. Wir brauchen noch eine Affenabgabe auf alle Endgeräte, mit denen man potenziell die Weltraumaffen gucken kann. Ja. Und bitte alle Sozialisten enteignen. Komplett. Die sollten alle Eigentumsrechte verlieren. Du bist Sozialist, Eigentumsrecht verloren. Bam. Also ich weiß jetzt nicht, aus welcher Ecke das konkret kam, aber ich finde das ein bisschen seltsam. Ja, also aus welcher feministischen Strömung jetzt? Da gibt es ja auch unterschiedliche. Weil an sich ist ja die Frau, die sich entscheidet, zu Hause zu bleiben oder laut deren Lesart ja dazu gezwungen wird, vom Patriarchat das zu machen, ja eigentlich kein Lebensmodell, was unterstützungswürdig sei, laut deren Ideologie eigentlich. Deswegen mutet das etwas seltsam für mich an. Ja, ich meine, im Grunde genommen spricht ja nichts dagegen, sowas wie Ausbildung, sowas wie Elternzeit, Hausarbeit oder sowas bei Rentensachen irgendwie zu berücksichtigen oder sowas. Ja, aber wollen die da einen fiktiven Lohn machen und den dann auszahlen? Also ich glaube, das ist einfach nur, um zu triggern, weil wie gesagt, warum setzen die sich für diese Zielgruppe ein? Die verdammen die doch sonst immer. Naja, designierte FDP-Generalsekretärin lehnt Frauenquote ab. Ja, also das ist nochmal der Hinweis darauf, dass die FDP das wohl nicht macht intern. Naja, das glaube ich erst, wenn ich sehe, aber... Ja. Was hast du? Marcel ist viel zu leise, komm mal ans Mikro ran. Eine Person reicht doch nicht, um das abzulehnen, wenn das die ganze Partei beschließt. Ja, aber ich muss doch ehrlich sagen, der Frauenquote, die wird es wahrscheinlich nicht geben. Was es geben wird, sind Zielvereinbarungen. Und irgendwelche Gebilde, ne, schwierige Gebilde, damit man sagen kann, ja, wir haben da ja keine Quote gemacht, aber im Endeffekt läuft das dasselbe hinaus oder so. Also ja, man. Ja, hier wird von direkter Ansprache die Rede, das ist natürlich schon eventuell auch unschön, wenn da offen paktiert wird oder so. Aber gut, innerhalb der eigenen Partei ist das wirklich nicht ganz so schlimm. Ganz allgemein finde ich das ein bisschen. Doch schwer kritikwürdig. Ja, auf jeden Fall bleiben wir beim Thema. Nächstes Wochenende ist nämlich der Bundesparteitag von der FDP. Und da gibt es hier unter anderem diesen längeren Antrag, aus dem ich hier nur diesen Ausschnitt Recht auf körperliche Unversehrtheit, Umsetzung der Istanbul-Konvention rausgenommen habe. Man könnte hier auch noch über mehr sprechen, aber dann sind wir hier die halbe Sendung damit beschäftigt, weil das nämlich echt viel ist, was da drin steht. Und die anderen Sachen fasse ich jetzt nur mal so ein bisschen zusammen. Es ist halt wieder viel so dieses von wegen, ja, wir haben festgestellt, irgendwie Frauen verdienen weniger und das finden wir blöd und Freiheit und bla bla und Teilhabe und da muss man mal irgendwie gucken, wie man das wirtschaftlich irgendwie gut hinkriegt oder so, Punkt. Und ja, wir haben festgestellt, Frauen machen nicht so viel technische Berufe, also muss man da jetzt irgendwie noch mehr machen, damit die eventuell technische Berufe mehr machen. Punkt. So, ne, bla bla bla bla bla, immer nur so ein Kram irgendwie von wegen, die Welt gefällt uns nicht, die sollte eigentlich anders sein und Buzzword, Diversity wird schon irgendwie laufen. Die Diskussion und, innerhalb der Bevölkerung ist schon viel weiter in Erinnerung, glaube ich, auf jeden Fall. Und ja, also das ganze Zeug liest sich auch so, als hätte es auch gut und gerne von den Grünen oder von der SPD sein können, mal abzüglich der Tatsache, dass man sich halt natürlich auf nichts festlegen will. Ne? Also man sagt da jetzt nicht irgendwie, so wie es bei den anderen Parteien halt schon ist, dass man jetzt irgendwie alle Gesellschaftsbereiche umstrukturieren muss oder, ne? Von solchen Sachen nimmt man natürlich Abstand. Aber das ist halt eben auch genau der Grund, warum diese ganzen Dinge halt bei der Klientel, die das wirklich interessiert, halt eben die im Leben nicht die FDP dann wählen werden, weil es halt nicht die reine Lehre dann ist. Ne? Da gucken sie sich sowas an und denken sich so, ja, ihr wollt das jetzt zwar auch alles haben, aber das kriege ich ja von euch nicht, weiß ich schon, und dann wähle ich lieber irgendwelche, von denen ich das kriege. Aber dieses Jahr halt mit der Istanbul-Konvention, über die Istanbul-Konvention haben wir ja auch schon lang und breit geredet. Deswegen habe ich mir das hier nochmal rausgenommen, weil das halt jetzt, da haben wir auch schon lange und breit drüber geredet, dass ja die FDP auch in diesen Frauenräten mit drin sitzt, mit der Linkspartei, mit den Grünen, mit der CDU, mit den SPD, ne, also die ganzen Großen halt alle. Und wo man dann so eine vereinte Front in Frauenfragen irgendwie hat. Und Ja, das hätten alle Parteien irgendwie früher oder später alles reinsifft. Und diese Istanbul-Konvention, da haben wir ja schon lange breit drüber geredet, was da so die Probleme damit sind und so. Da gibt es von uns auf jeden Fall auch einen Sonderstream, wo wir uns die komplett durchlesen. Da will ich jetzt hier nicht nochmal alles rekapitulieren, aber auf jeden Fall geht es da ja um häusliche Gewalt. Und hier sagen sie jetzt natürlich auch, dass diese Frauenhäuser richtig ausgestattet werden müssen und genug da sein müssen und so. Und die Justiz muss gut ausgestattet sein, damit sie schnell eingreifen kann in Gewaltsituationen, was, wo man auch schon wieder denkt, irgendwie, naja, das klingt zwar alles richtig und so, aber du weißt halt auch, was für ein aktivistischer Haufen da dahinter steckt, wo schnell eingreifen und solche Sachen dann halt eben auch heißen soll, so, ja, wenn die Frau irgendwie in die Pfeife bläst, dann raus mit dem Mann und so, ne, und dann den als Gewalttäter betrachten und überhaupt nicht mit Beweisen und so, ne, da nochmal groß irgendwie kommen. Und dann sagen sie hier auch, der Bedarf an Männerhäusern soll in einzelnen Bundesländern erörtert werden, was ich eine ganz komische Formulierung finde. Also erstmal steht in der Istanbul-Konvention, soweit ich weiß, überhaupt nichts drin von Gewaltschutz gegen Männer. Die FDP dann dazu geschrieben. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein Feigenblatt, weil vor allen Dingen, was zum Teufel ist die Aussage, soll in einzelnen Bundesländern, also in den einzelnen Bundesländern, also in allen oder wie oder was, erörtert werden, ja. Also. Schieben wir auf die Landesebene, heißt das. Ja, das ist für mich so ein bisschen Feigenblattkram auf jeden Fall. So. Ja, war das nicht auch die Antwort, die jemand bekommen hat? Ich meine, jemand hat nachgefragt mit denen und die hätten dann geantwortet, das wäre Landesebene eine Sache. Ja, irgendwie Gewaltambulanz, ja, das ist sicherlich was Gutes, aber wir setzen uns für mehr Täterarbeit ein. Hier ist dann halt schon wieder eine Täterarbeit, das ist diese Duluth-Modell-Scheiße, wo du dann halt davon ausgehst, dass der Mann immer der Täter ist und die Frau immer das Opfer und so. Und weibliche Genitalverstümmelungen, ja, ist schlecht, aber ne, auch da wieder, klar, Istanbul-Konvention, da steht auch nur was von weiblicher Genitalverstümmelung drin. Und ja, das ist auch wieder halt dieses Ding, das, was mit den Männern passiert, ist alles selbstverständlich so. Die können wir alle selbstverständlich verstümmeln. Das ist vollkommen egal. Und hier, da tun wir dann so, als wäre das irgendwie so ein Riesenproblem, obwohl es natürlich für die Leute, die es betrifft, ist es natürlich auch ein Riesenproblem. Aber ja, also meistens sind die Zahlen dann nicht so hoch. Die werden sicherlich noch steigen in den nächsten Jahren. Ich finde das besonders auffällig, dass da die Frauen in Frauenhäuser kommen können sollen und sie sollen aber auch den Mann aus der Wohnung entfernen können. Und beides zusammen ist ja schon recht komfortabel. Und wenn man dann überlegt, was eben den Männern blüht, nämlich, dass sie irgendwie bei Kumpels anrufen können und sich einen Platz suchen oder so. Ja, oder ins Obdachlosenheim gehen. Genau, oder unter den Kollegen. Ja, es ist ja wirklich auch, wie soll ich sagen, es ist wirklich unmenschlich einfach nur, ne? Ja, auf jeden Fall, das hier ist nur noch der dickste Kracher hier drin, eine Umfrage des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Vollkommen ne, objektive Menschen, die überhaupt nicht irgendwie was irgendwelche Sachen da verfolgen, hat 2017 erstmals das Thema digitale Gewalt gegen Frauen thematisiert. Thematisiert, ergebnisoffen, ne? Hashtag. Und weitere Anhaltspunkte über digitale Formen von Gewalt, oft mit sexualisierten Bezug, oft zu gewinnen, sollten diese Formen der Gewalt in regelmäßigen Abständen von der jährlichen polizeilichen Kriminalstatistik erfasst werden. Blablablub im Internet. Zudem sprechen wir uns dafür aus, dass das Strafrecht daraufhin überprüft wird, ob die bestehenden Sexualstraftaten digitalisierte Formen, also irgendwelche Worte im Internet, der sexualisierten Gewalt, die häufig keine körperlichen Elemente mehr enthalten, hier, was stand da oben? Als Überschrift hier, ne, Recht auf körperliche Unversehrtheit ist die Überschrift von diesem Punkt. Körperliche Elemente. Häufig keine körperlichen Elemente mehr. Ausreichend abdecken. Zudem muss digitale Gewalt einen höheren Stellenwert in der polizeilichen Aus- und Weiterbildung erhalten. Ne? Quatsch im Internet. Jede Dienststelle soll einen zuständigen und fachkundigen Ansprechpartner, ne, fachkundig, in dem Fall ist wahrscheinlich so, ja, wenn die Frauen hier anrufen und sagen, dann ihr springen, fachkundig, weil die haben ja immer recht. Und da gibt es ja keine zwei Seiten, da muss man sich auch nichts abwägen oder so, und das ist einfach nur digitale Gewalt. Ja, das ist so die Masche mittlerweile irgendwie, wenn es um Geschlechter geht, dann fragt man Frauen, ne, am besten Frauenverbände noch. Ja, ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall so einen dicksten Klopper in dem Kram. Ich bin noch nicht ganz durch, damit mir das durchzulesen. Vielleicht ist da noch ein dickerer Klopper drin, aber ich glaub's nicht. Ja, das wird auf jeden Fall nächste Woche einer von den Sachen, die da nächste Woche da dann beraten werden. Und ich habe da ja leider nichts zu sagen zu diesen Sachen, weil ich da kein Delegierter bin. Das ist aber auch das, was man so bei den UNO-Sachen dann teilweise ja zumindest so das Gefühl hat. Das war bei Camp Act auch so, dass sie eben so Dinger machen im Off sozusagen für uns nicht richtig sichtbar, die dann aber verpflichtend sein sollen oder so. Ne? Und die Frauen-Dings. Ja, das sind ja jetzt natürlich dann Sachen, die sind ja dann nicht Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Ne? Aber das ist halt wieder mal eine Partei mehr dann, die genau in die gleiche Kerbe dann schlägt. Und wenn du dann halt solche Sachen hast, irgendwelche neuen Koalitionsgeschichten und so mit den Grünen oder mit der SPD oder irgendwas, wenn das dann mal wieder soll, dann hast du halt hier so einen Beschluss, wo du dann sagen kannst, das ist unser Beschluss und so wollen wir uns ja dann verhalten und dann kriegst du halt solche Sachen natürlich dann durch, weil die Grünen sagen dann, ja, das finden wir gut und die SPD sagt dann, ja, das finden wir gut, Frauenkrempel. Und dann machst du das halt. Und dann ist die Sache dann halt gegessen. Und das ist halt eben gerade das Hauptproblem an dieser Sache hier, dass wir dann wieder einen Gewinn irgendwie haben. Und hier, ne, Antragsteller ist Bundesvorstand der Freien Demokraten, mit anderen Worten nicht irgendwer. Und könnt ihr also davon ausgehen, dass das Ding vielleicht mit ein paar Änderungen auf jeden Fall durchkommen wird. Also ich aber nicht an der Stelle, da wird man sich nicht mit Diskussionen aufhalten wollen, denke ich mal. Doch, ich denke mal schon. Also dafür schätze ich dann doch die FDP, also ich meine, ich kenne ja ein paar Leute da, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Das ist ja zum Glück bei der FDP eigentlich ganz gut ausgeprägt. Die haben zwar ja auch einen progressiven Flügel mit ein paar Heinis, Heini-Innen, aber ja, also ich glaube nicht, dass das einfach so still da irgendwie einstimmig irgendwie durchgeht oder so. Ich glaube schon, dass da noch ein bisschen Diskussion sein wird. Aber die Frage ist halt auch wieder, bei welchen Sachen. Weil allein zu diesem Thema Istanbul-Konvention, da musst du ja den Leuten erstmal einen dreistündigen Vortrag halten. Ne? Das, was ich da jetzt gerade mal eben mit Verweis auf die Sachen, die wir früher gemacht haben, irgendwie abgearbeitet habe, das ist ja ein Riesenthema schon für sich genommen. Und das ist ja nur ein Aspekt von diesen zig Aspekten, die sie hier irgendwie ansprechen mit Arbeit und Familie und Kinderwunsch und bla bla bla, was weiß ich nicht alles. Ja, ja und ja, also gibt es viel dran auszusetzen auf jeden Fall in dieser Sache. Ich will das jetzt nicht alles durchreden, aber ja. Und im Prinzip können ja auch reinschreiben, was sie lustig sind, weil sie werden ja nicht die Regierungsmacht übernehmen, aber trotzdem ist das natürlich eine Zielsetzung da schon. Ja, wie gesagt, also ich meine, ihr wisst ja alle, wie das im Moment ist. Die SPD ist ziemlich im Absteigen, die Grünen sind im Moment relativ stark. So eine Jamaika-Koalition bei der nächsten Wahl, die wird immer wahrscheinlicher. Und dann hast du hier wieder eine Partei mehr, die in diese Kerbe schlägt. Und zwar wirklich wortgleich in diese Kerbe. Ne? Also, ne, ist auch so ein paar Aspekte, dass man dann hier wieder versucht, irgendwie sich in irgendwelchen wirtschaftlichen Dingen oder so dann nicht festschreiben zu lassen, wo andere dann sagen einfach so, ja, das müssen die Betriebe alles machen und so. Ist das eigentlich dasselbe. Ne? Also, und das kommt ja auch aus der gleichen Gruppe. Also diese Frauenverbände, da sind die ja alle drin. Und da gibt es dann halt eine Linie und die tragen sie dann alle in ihre Schuppen und dann hast du wirklich eine Linie von ganz links bis in die Mitte, bis Mitte rechts, hast du dann eine Linie in diesen Frauenfragen. Ja, das ist schon geil, ne? Ja. Ja, aber das ist ja ein allgemeines Problem. Das haben wir ja auch zum Beispiel bei Umweltfragen, das haben wir bei Einwanderungsfragen, das haben wir inzwischen überall. Das ist ja das, was die Leute immer sagen. Ich weiß nicht, was ich noch wählen soll. Ja, aber wir haben es ganz besonders hier. Also bei den anderen Sachen, da ist es meistens noch nur so ein bisschen, da sind die Medien ziemlich stark dran schuld, dass du halt, dass du dadurch, dass diese Erzählungen dann und dieses Einreden halt, dass irgendwelche Dinge halt ganz besonders full sind, also zum Beispiel halt die Greta und die Luisa, das sind ja so Das sind ja so engagierte junge Menschen, Framing, ne? Und die kann man doch nicht, das kann man doch nicht dann doof finden, was sie da machen oder so, ne? Das ist meistens dann noch was anderes. Natürlich. Dann ist das wieder was anderes. Ja, ich meine, da merkst du ja auch, dass das für die selber ja auch schon geht. Die dürfen ja auch nicht abweichen von irgendwelchen Sachen, die da halt die Schickeria da irgendwie für richtig hält. Und ja, da, aber diese Sache ist ja nun wirklich so, dass sie da irgendwelche Meetings abhalten. Auch das ist ja auch nicht, das ist ja nicht verborgen oder so. Wenn du auf die Webseiten von denen gehst, dann siehst du ja die Beschlüsse, die da fassen. Dann siehst du ja die Leute, die da mitwirken und die Verbände, die da mitwirken und das alles. Das sieht man ja alles. Und das wird aber in diesem Bereich, diesem Frauenbereich, wird es überhaupt nicht als falsch wahrgenommen, von niemandem so. Das ist also so die normalste Sache der Welt, dass man sich da einfach zusammenrauft und da einen macht und sich dann noch hinstellt immer mit dieser scheiß Plattitüde von wegen, ja, die Frauen, die netzwerken nicht so wie die Männer oder so. Vollkommener Bullshit. Also im Leben nicht gibt es irgendwelche Typen, die sich denken würden, so, ja, wir setzen uns jetzt mal alle zusammen und machen dann hier unser Typending so alle zusammen. Egal, ob die Leute jetzt irgendwie auf meiner Wellenlänge überhaupt sind oder irgendwas von dem, was sie wollen, irgendwie auch nur im Ansatz zu vergleichen ist mit dem, was ich irgendwie will oder so. Das würden die nie im Leben machen. Nie im Leben. Und dann da irgendwie eine Front machen gegen die Frauen irgendwie. Nie im Leben. Aber doch, das ist doch die heilige Bruderschaft des Patriarchats. Deswegen sagen doch auch immer alle Leute, ey Bruder, ey Bruder. So, ne? Mhm. Ja, genau, deswegen. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also für die FDP, es ist ja leider nicht ganz neu, aber das ist keine liberale Agenda für Selbstbestimmung und Vielfalt. Ja, das ist eine repressive Agenda für Entmündigung und Konsens, aber nicht sowas. Ja, du sagst es. Das ist wohl wahr. Wobei natürlich einige Sachen bestimmt auch nicht total daneben sind. Ja, nur die Punkte, die du genannt hast, es ist ja immer wieder das Gleiche. Und ja, die Istanbul-Konvention halt, ne? Ja, es ist ja immer so. Und auch diese allgemeinen Sachen, da kann sich auch jeder darauf einigen. Aber was wir halt eben auch immer meinen, was ja dieses große Problem ist mit Stereotypen und diesem ganzen Zeug, die gibt es alle, ja. Aber sie verwechseln halt eben Ursache und Wirkung. Sie verwechseln es komplett, dass die Stereotype und das Zeug sind halt eben das Ergebnis davon, dass sich die Leute angucken, was gibt es da so für Unterschiede und dann sehen, ach ja, das ist ja irgendwie so, dass die Frauen dann eher dahin tendieren, die Männer eher dahin tendieren und danach gibt es dann Stereotype. Und wie schlimm diese Stereotype jetzt auch wirklich sind, das kann man halt auch bezweifeln, weil es ist ja jetzt schon so, wenn du als Frau irgendwie in die IT willst oder so, und ich arbeite ja zum Beispiel in der IT, ich habe auch weibliche Kolleginnen, da gibt es überhaupt gar kein Problem. So, wenn die Leute da Bock drauf haben, dann haben die überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil. Die werden, alle freuen sich den Arsch ab, dass sie irgendwie Frauen gefunden haben, die das toll finden, die da Spaß dran haben oder so. Und das ist überhaupt nicht so. Also wenn überhaupt, dann gibt es das nur für Männer im sozialen Bereich, wo sich dann die Leute irgendwie fragen, so ja, der muss ja jetzt hier irgendwelche Leute antatschen oder so. Hat er da vielleicht irgendwelche sexuellen Gründe, warum er das irgendwie machen will oder so? Oder ob der will mit Kindern arbeiten? Oder hat er vielleicht irgendwelche sexuellen Gründe oder so, warum er mit Kindern arbeiten will und so? Ne? Also das ist vielleicht eher ein Problem als für die Frauen. Aber dieses ganze Ding ist ja auch nur Frauenagenda-Kram. Da diese ganzen Männersachen, die sie da reingeschrieben haben, die machen das schon mal ein bisschen besser, als bei den Grünen oder bei den Linken oder so sein würde. Aber meistens ist das auch alles dann einfach. Das wird man dann alles so ausklammern, ne? Und dann irgendwie sagen, ja, wir haben ja festgestellt, wir müssen ja nichts machen, weil das sind ja so viel weniger und bla bla bla, diese übliche Scheiße halt. Aber du weißt, dass jede dritte Frau in Deutschland schon mal durch ein herabfallendes Stereotyp verletzt worden ist im Laufe ihres Lebens. Ja, das weiß ich. Das finde ich aber gut. Stereotypen töten, das, da muss man sich bewusst sein. A wise stereotype appears. Wie kann ich als Mann Feminist sein? Ja, das ist ganz easy. Hasst dich einfach wie die Pest und dann lebt das aus. Ja. Margarete Stokowski. Dann muss man allen anderen Leuten noch erzählen, wie sie zu leben haben. Was hat die Frau Stokowski uns denn für ein Ei ins Osternest gelegt dieses Jahr? Sie hat uns ein paar Punkte gegeben, wie wir bessere Feministen sein können, um genau zu sein, 12. Ja, doch. Erster Punkt, erwarten Sie keine kostenlose Nachhilfe. Hast du 40 am Anfang? Ich habe was von 40 gelesen. Okay. In den Blogs oder so, ich guck mal. Du hast gesagt, das sind 12 Punkte. Ja. 12 Punkte? Ach nee, das sind noch mehr. Ach du Scheiße. 40. Das sind echt 40. Oh, 40. Ah, oder musst du quatschen? Ich habe irgendwann aufgehört zu lesen. Kein Wunder. Völliger Blödsinn, völliger Blödsinn. Ja. Ja, also erstens, educate yourself, shitlord. Zweitens, kaufen Sie mal ein Buch. Ja, lesen Sie Bücher von Frauen, sehen Sie Filme von Frauen, hören Sie Musik von Frauen. Fallen da auch Filme von Leni Riefenstahl drunter, Margarete? Ist das auch feministisch zu werden? Klar. Ja, was ist mit Red Pill Movie, ha? Huh? Der auch, oder was? Genau, schaut den Film Red Pill Movie bei Amazon für 0 Euro, wenn ihr im Prime abwart. Behaupten Sie nie wieder, Frauen hätten nichts Größeres erfunden und educate yourself, Shitlord! Was die wirklich schon getan haben, dann Verlinkung auf diese Spiegel-Kanon-Liste, wo lauter Bullshit drin steht, beziehungsweise wo dann behauptet wird, so der und der hat das oder die und die hat das erfunden, wo dann aber einfach mal unter den Tisch fällt, dass das in Zusammenarbeit mit anderen Leuten, mit Männern, mit anderen Frauen oder so, aber Hauptsache man kann da irgendwie tolle Frauengestalten konstruieren. Als ob es nicht genug Beispiele für Frauen gibt, die auch wirklich was erreicht haben. Und dann werden solche dämlichen Beispiele herangezogen. Ist echt, ja, bitte weiter. Ja, also allein wenn du in die Abteilung Künstler guckst, kriege ich einen Föhn, wenn da so Leute wie Courtney Love als bedeutende Künstlerin aufgeführt werden. Die Tante hat eine mittelmäßige Drecks-Punk-Band gehabt, hat keine Stimme, hat Kurt Cobain gevögelt und das ist ihre gesamte Lebensleistung, bis auf ein paar schlechte Filmnebenrollen. Also, wo die Frau ein Vorbild ist, die ist ein Golddigger, wie er im Buche steht. Und es gibt ja andere, bessere Beispiele und die werden nicht genannt, sondern immer solche Hanebüchen-Sachen. Fragen Sie sich, ob es eine Frau gibt, die Ihr Vorbild ist. Wenn Ihnen nur Ihre eigene Großmutter einfällt, fragen Sie sich, warum das so ist. Warum soll meine Großmutter nicht mein Vorbild sein, Margarete? Du kennst sie doch gar nicht. Also, ich finde die Thatcher klasse. Lassen Sie Frauen ausreden und unterbrechen Sie Männer, die Frauen unterbrechen. Was übrigens witzig ist, sie hat ja am Anfang noch Feminismus definiert. Wenn wir da mal eben runterscrollen dahin, müsste irgendwie der erste oder zweite Absatz sein, dass dann halt um Gleichberechtigung geht und sowas alles. Und bis jetzt haben wir noch nichts gehört, was irgendwas mit Gleichberechtigung zu tun haben könnte. No uterus, no opinion! Ja. Wenn Feminismus bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Freiheiten haben sollten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrem Körper, dann steht es allen Menschen frei, sich dafür einzusetzen. Haben wir bisher irgendwas gehört, was auch nur annähernd in diesen Bereich der Definition von Feminismus kommt? Haben wir irgendwas davon gehört? Nö. Und das wird sich auch bis zu Punkt 40 so durchziehen. Glauben Sie Frauen, wenn Sie von Ihren Erfahrungen berichten, auch wenn es Ihnen schwerfällt? Neulich gab es ein Video, das viral ging. Eine Frau trug in einem Club ein Smartdress, das die Menge der Berührungen maß, die unerlaubt auf ihrem Körper landeten. Viele Männer reagierten geschockt auf die Vielzahl der Übergriffe. Sie hätten das einfacher haben können, mit Zuhören. Ich weiß nicht, ich bin ein alter Mann, ich war länger nicht mehr in der Diskothek, aber früher, als ich noch so regelmäßig immer tanzen gegangen bin, da waren Diskotheken voll. Und gerade auch auf der Tanzfläche kam es des Öfteren zu ungewollten Berührungen. Oder wenn man sich irgendwo durchdrücken musste, um mit 4 Gläsern Bier über dem Kopf gehoben, irgendwie zurück zu seinem Platz zu kommen oder so. Seid ihr alle, ich meine, das ist doch ganz normaler, it's part and parcel of living in a discotheque. Schön gesagt. Geben Sie Frauen keine unerbetenen Ratschläge und vor allem keine, die Sie bei Männern unangemessen finden. Ja, ich denke, jeder, der irgendwem einen Ratschlag gibt, denkt vorher darüber nach, oh, will ich den auch jemand des anderen Geschlechtes geben oder nicht? Oder genau, rasier dir mal die Beine. Fangen Sie keine Sätze an mit, ich könnte dein / ihr Vater sein. Aber wenn es doch so ist. Ja. Das ist vielleicht creepier, aber gut. Nehmen wir den mal den Punkt. Warum? Wenn sich die Alte mir annähert, ja, und ich denke mir so, du bist so jung, ja, ja. Ich könnte dein Vater sein, nee. Ach so, wenn du so ablehnend bist. Ja, ich dachte, das war jetzt so gemeint, so, oh, ja, ich könnte dein Papa sein, findest du das nicht auch geil? Und dann in die Richtung natürlich. Ja, oder anders. Ja, also, das ist genau die andere Richtung. Alter. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich bin immer noch zu gütig. Fangen Sie keine Sätze damit an. Und der 11. Punkt ist, dann beenden Sie auch keine Sätze so. tu sofort, was ich sage, ich könnte dein Vater sein. Oder wie soll ich das verstehen? Kommentieren oder berühren Sie nicht die Körper oder Kleidung von Frauen, wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, ob das gerade unangemessen ist. Wenn ich Amy Schumer sehe zum Beispiel, kann ich immer noch sagen, was will die fette Punze hier? Und das ist mein gutes Recht, weil die Frau halt übergewichtig ist. Und nur weil die Margarete mir das verbieten will, heißt das ja noch lange nicht, dass ich das dann auch nicht sagen darf. Ja, aber also zu Amy Schumer, also als die ein junges Mädchen waren, hat sie gesagt, ich werde Komödiantin. Und dann haben alle gelacht. Aber jetzt, heute lacht keiner mehr. Ich sag's euch. Zwischen Punkt 12 und Punkt 13 befindet sich eine großformatige Werbung für das Buch Untenrum frei von einer gewissen Margarete Stokowski. Was ist das, was ich lustig finde, wenn man in Punkt 2 sagt, man soll Bücher von Frauen lesen und weiter unten dann das eigene Buch auf Amazon zu verkaufen ist, mit direktem Link. Naja. Ich würde noch zu 12 sagen. Ja, bei 12 hat es einen Logikfehler drin. Wenn man, wie war das, wenn man sich unsicher ist, ob das unangemessen ist, dann ist man sich eigentlich eher sicher, dass es angemessen ist, ne? Stimmt, ja. Okay. Stimmt eigentlich, komisch. Ja, das kommt davon, wenn du 40 Dinger vollschreiben musst. Auch mit Rotwein und so. Sagen Sie Frauen mit kurzen Haaren oder Fingernägeln nicht, dass sie lieber lange Haare oder Fingernägel mögen? Die ahnen das schon. Sagen Sie geschminkten Frauen nicht, dass sie lieber ungeschminkte mögen? Ich meine, wenn das Gleiche... Männer haben keine Präferenzen. Ja, aber Frauen haben doch Präferenzen. Die sagen wieder, oh ja, Typ, aber du bist halt, was weiß ich, 20 Zentimeter zu klein oder nicht das oder nicht jenes oder nicht sportlich genug oder zu dick oder... Und warum soll ich das nicht sagen dürfen? Laufen Sie nachts nicht dicht hinter fremden Frauen her? Dass ich das nicht mehr darf, ist mein Lieblingszeitvertreib. Wenn ich nachts irgendwo eine Frau sehe... Ich dich Zeit will, entscheide ich selber. Ich frage, dass nur noch ein Blatt Papier zwischen uns passt, oder was? Aber wenn du konstant hinkriegst, ohne Berührung, Respekt. Bezahlen Sie Frauen für ihre Arbeit mindestens so viel wie Männer. Auch schön zum Thema Gleichberechtigung. Mindestens. Geben Sie Ihrer Tochter mindestens so viel Taschengeld wie Ihren Sohn im selben Alter. Willst du mir jetzt erzählen, dass es ein Pocket Money Pay Gap gibt, oder was? Helfen Sie Ihrer Partnerin nicht im Haushalt, machen Sie einfach die Hälfte. Denken Sie nicht, dass Sie schon Feminist sind, weil Sie nett zu Ihren weiblichen Familien angehören. Ja, dann, also wer glaubt, dass er Feminist ist, weil er nett zu weiblichen Familien, der ist nicht Feminist, sondern doof. Einfach doof. Fordern Sie Frauen, die nicht lächeln, niemals zum Lächeln. Oh, ich kann nicht. Ja, aber meine Güte, lächeln, Alter. Das ist auch eine dumme Art und Weise, in Gespräch zu kommen und dann einfach ein bisschen zu schwätzen. Wenn jemand an der Kasse hockt und sonst weit und breit niemand da ist und guckt, als ob die Welt untergeht und dann irgendeinen blöden Witz zu reißen oder so, meine Güte, Alter. Das ist menschliche Interaktion. Fordern Sie auch mal Männer, die nicht lächeln, zum Lächeln auf und fühlen Sie mal, wie bescheuert das ist. Ja, ich glaube, wenn man hat zu oft macht, da fühlt man was ganz anderes. Ja, und also bei mir, ich bin ja auch jemand, der durchaus mal, wenn er der so das Heart on his sleeve trägt, wenn er schlechte Laune hat, und dann können Leute auch sehen, dass ich schlechte Laune habe. Da habe ich auch schon oft genug gesagt, jetzt guck doch nicht so 7 Tage Regenwetter. Was guckst du so böse? Das ist doch genau dasselbe. Wann immer Sie unsicher sind, ob Sie etwas Sexistisches sagen oder tun, machen Sie die einfachste Sexismusprobe, die es gibt, vertauschen Sie im Kopf die Geschlechterrollen und schauen Sie, ob es merkwürdig ist. Das finde ich eigentlich das größte Juwel in dem ganzen Ding, weil wie oft haben wir schon gesagt, tausch doch mal Frauen gegen Männer in dem Satz und guck mal, ob du das dann immer noch gut findest. Und Margarete sagt genau dasselbe, sie versteht nur nicht, dass sie damit gerade ihrem eigenen ideologischen Gebäude das Fundament gesprengt hat. Ja, Sie sind Feminist, wenn Sie auch mal als Frau Bücher von Männern lesen. Ja. Ja. Nimm die Punkte, die sie da gemacht hat, und münz die mal geschlechterspezifisch um. Frauen über 40 bitte keine Männer begrapschen. Nein. Ja. Also, boah, ich sag mal, wenn die Grapscherin attraktiv ist und... Mir gefällt. Wenn Sie ein Baby kriegen, nehmen Sie mehr als die 2 Monate Elternzeit. Wenn Sie nur die 2 Monate nehmen, fahren Sie nicht 2 Monate nach Thailand. und schreiben Sie während der 2 Monate kein Buch, Blog darüber, was für ein Mensch Sie in dieser Zeit geworden sind. Das hört sich irgendwie überspezifisch an. Ist die Dame vor kurzem aus einer Beziehung rausgekommen oder irgendwie sowas? Nee, die hat ja keine Beziehung mit Männern, aber vielleicht hat sie vielleicht in ihrer nächsten Nähe irgendwie mitbekommen, dass der Mann da einfach während der Elternzeit weggefahren ist. Und da ist natürlich Adolf Nazi am letzten. Ja, wahrscheinlich zu der Mutter des Kindes nach Thailand. Ja, also sehr überspezifischer Ratschlag ist das. Ja. Sagen Sie lieber nicht, dass Sie so richtig verstanden haben, wie viel Ungerechtigkeit es noch gibt, seit Sie eine Tochter haben. Also sagen Sie das ruhig, aber seien Sie sich bewusst, dass Sie damit sagen, dass Sie sich nie richtig mit Ihrer Mutter, Frau, Schwester, Ihren Freundinnen und Bekannten beschäftigt haben. Margarete, du bist paranoid, es tut mir leid. Und da auch wieder das Gleiche. Es gibt ja auch genug Artikel von irgendwelchen Frauen, die sagen, okay, seitdem ich sehe, wie mein Sohn irgendwie behandelt wird, habe ich auch Bedenken. Ne? Aber wenn man eine Tochter hat, dann, also naja. Ne? Das habe ich jedenfalls auch häufiger schon gelesen, so. Andersrum noch nicht. Ja, eher selten. Informieren Sie sich über Menstruation, PMS, Schwangerschaft, postnatale Depression, Verhütung, Geschlechtskrankheiten, toxisches Schocksyndrom, von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei Frauen. Das Neo-Magazin Royal hat neulich zum Frauentag Videos gemacht, in dem männliche Mitarbeiter Menstruationen und verschiedene Verhütungsmittel erklären sollten. Es war unterirdisch. Kann ich doch nicht dafür, dass bei Neo Magazin Royal nur ungebildete Heinis angestellt sind. Also, Margarete, weniger Fernsehen, mehr echtes Leben. Wobei mich das jetzt nicht wundert, dass die bei Neo Magazin Royal nicht wissen, wie das mit der Verhütung funktioniert. Die sind in der Altersgruppe, wo die eigentlich fast gar nichts mehr wissen. Das ist das Problem. Ja. Ja, natürlich Zuhörer und Mitglieder der Weltraumhaft natürlich ausgenommen. Falls Sie etwas mehr Zeit haben, werden Sie Entbindungspfleger. Warum? Ich kann nicht mal Blut sehen und mir wird schlecht, wenn ich irgendwie... Ja, und ich weiß ja nicht, wie das so ist, aber Entbindungspfleger ist quasi eine männliche Hebamme, ja? Mhm. Ich meine, wir haben ja vorhin schon gesprochen, so ja hier Männer und wie das aussieht mit Berufen mit Kindern und so, was da so teilweise unterstellt wird. Ja, wie viele Frauen lassen sich denn gerne von einem Mann entbinden? Ach, überhaupt keine, das ist totaler Bullshit, natürlich. Oh. Ja. Lachen Sie nicht mit, wenn Ihre Kolleginnen oder Freunde frauenfeindliche Witze machen. Merken Sie sich den Satz, finde ich nicht lustig. Falls Sie es doch lustig finden, interessant, dass Sie bis hierhin gelesen haben, bleiben Sie dran. Margarete, man kann einen Text auch zur Unterhaltung lesen, zur Erbauung, oder einfach um zu verstehen, wie bekloppt derjenige ist. Warte, ich habe für die Margarete einen Witz. Warum können Frauen nicht boxen? Weil sie keine Rechte haben. Ja. Oh Mann. Ungefähr jede dritte Frau in Deutschland wird am Arbeitsplatz belästigt. Wie? Täglich? Jährlich? Monatlich? Einmal? Dreimal? Stimmt nicht. 49% und 52% der Männer. Schützen Sie keine Täter, auch wenn Sie ansonsten sogenannte nette Kollegen sind. Die allermeisten. Ja, außerdem, Moment mal. Also wird am Arbeitsplatz, da muss ich nochmal darauf hinweisen, dass die unter Belästigung ja auch irgendwie einordnen, da hat einer ein Bild aufgehängt oder so. Ja, genau. Ja. Die allermeisten Sexualstraftäter sind, wenn sie nicht gerade übergriffig sind, ganz normale, nette Typen. Ich meine, nein, nein. Harvey Weinstein ist, auch wenn er nicht gerade irgendwie eine Alte begrapscht, ist er trotzdem kein Sympath und wird auch so nicht behandelt. Aber gut. Wenn Sie Belästigung oder Übergriffe beobachten, gehen Sie dagegen vor. Tun Sie das, ohne für die Betroffenen zusätzlich belastend zu werden. Nicht jede Geschichte braucht einen Helden. Ja. Ja. Ja, wie jetzt? Oh. Wie ist das? Also wenn man, ja gut, ich meine klar, ja, wenn man was sieht, dann greift man ein, klar, aber wie war der zweite Teil jetzt gemeint? Man soll sich vielleicht doch nicht einmischen? Also was jetzt? Man soll nicht zusätzlich belastend werden. Weißt nicht. So Fragen stellen wie, was ist gerade passiert, sondern einfach direkt der Frau glauben oder ich was? Ich denke, ist ja, sowas. Gemeint. Oder den Typ halt einfach... Ja, wegboxen. Irgendwie so unfähig, also bewegungslos irgendwie. Fixieren. Ja, aber gut, ich meine, das ist ja wohl, keine Ahnung, also das, nein. Erklären Sie Feministinnen nicht, dass es eigentlich Humanismus heißen müsste und nicht Feminismus. Nee, das erkläre ich denen nicht, weil ich habe festgestellt, die verstehen das gar nicht. Die haben nicht die nötigen Gehirnzellen, um zu verstehen, dass irgendwie Feminismus alleine keine Lösung sein kann. Weil wir halt doch zwei Geschlechter haben. Also nur zwei Geschlechter. Geben Sie zu, wenn Sie von etwas keine Ahnung haben. Das ist pures Gold. Margarete, alte Lesbe, du hast doch keine Ahnung von Männern, oder? Da halt doch einfach mal die Klappe. Danke. Ja, Lesben haben ja auch die höchste häusliche Gewaltrate so von allen Pärchen, die es gibt. Schwule Männer übrigens die niedrigste. Ja, das Aggressive kommt auf jeden Fall durch. Ja, ja, Stoko Haram, sage ich da nur. Nennen Sie erwachsene Frauen nicht Mädchen oder Mädels oder alternativ, nennen Sie erwachsene Männer auch Jungs, aber lieber das Erste. Boah, Junge, halt die Fresse. Ja, ich meine, Mädchen oder Mädels machen Frauen durchaus auch selber, gerade Mädels ist ein Wort, was Mädels Frauen benutzen. Und ich kenne auch Leute, die zu ihren Kumpels sagen, so Jungs, jetzt aber los hier, oder was. Also, Margarete, vielleicht einfach mal unter Menschen gehen und nicht immer in dieser schrecklichen Blase rumhängen. Oh, sehen Sie Frauen nicht als Vertreterinnen einer Spezies? Doch, die Spezies Mensch, aber gut. Wenn Ihnen eine Feministin nicht passt, sagen Sie nicht, wegen Ihnen kann ich Feminismus nicht mehr ernst nehmen. Das ist nur peinlich. Warum? Weil ich meine, also wenn ich jetzt Da spricht die Margarete auf jeden Fall in eigener Sache. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich hypothetisch irgendwie sage, zum Beispiel Margarete Schreinemark hast, Stokowski finde ich so scheiße, dass sie mir den Feminismus verdirbt, dann ist es klar, dass sie das nicht möchte. Erwarten Sie keine eindeutigen, endgültigen Fragen auf Antworten auf Ihre Fragen, denn Feminismus ist eine extrem vielfältige Bewegung und darin gibt es die unterschiedlichsten Positionen. Aber allen gemein ist, dass Männer scheiße sind und dass sie Frauen unterdrücken und so weiter. Und ja, so. Also um Feminismus zu verstehen, muss man noch intelligenter sein als für Rick and Morty. Ah, to be honest, ja. Das ist schon schwer. Nennen Sie nie wieder eine Frau hysterisch oder alternativ. Man muss das anders lesen. Nennen Sie nie wieder eine Frau hysterisch oder alternativ, nennen Sie Männer auch so. Informieren Sie sich über den Ursprung des Begriffs Hysterie. Educate yourself, Shitlord, zum 3., 4. oder 5. in dieser Liste. War das nicht sogar was mit The Hysteria Machine. Google das einfach mal. So. Educate yourself, Shitlord. Genau. Wenn Frauen etwas kritisieren, nennen Sie sie nicht überempfindlich. Wenn Sie Feministinnen anstrengend finden, fragen Sie sich, warum genau? Weil die Scheiße reden! Weil die 40 Punkte aufschreibt und es nimmt kein Ende. Daten Sie auch Frauen, die mehr verdienen als Sie? Ja, ich habe noch nie... Nein, wer würde sowas tun? Das wäre doch total furchtbar, wenn dann viel mehr Geld in der Familie wäre. Ja, die könnte mir ja dann 7.000 Franken zahlen. Außerdem sieht man, dass das Interesse für solche Dinge von Frauen ausgeht. Männer würden da vielleicht gar nicht nachfragen, was sie verdient. Überhaupt nicht nachfragen, ob die mehr oder weniger verdient. Ich habe noch nie eine Frau gefragt, was sie verdient. Aber... Ja, noch nie. Also wirklich. Machen Sie nicht bei Konferenzen oder Podiumsdiskussionen mit, zu denen nur Männer eingeladen werden. Schlagen Sie Frauen vor. Zitieren Sie ExpertInnen. Nutzen Sie Ihre Privilegien, um gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Kannst du den Satz nochmal vorlesen? Machen Sie nicht bei Konferenzen oder Podiumsdiskussionen mit, zu denen nur Männer eingeladen werden. Stopp! Ergibt das irgendeinen Sinn? Machen Sie nicht mit, wenn Sie nicht eingeladen werden? Was? Das ist ja an Männer. Stimmt. Kein Boys Club. Nee. Verzeihung. Jetzt war ich, ja. Ja, aber schlagen Sie Frauen vor, zitieren Sie Expertinnen. Ich zitiere die Leute, wo ich meine, dass sie ja, richtig eben, liegen. Genau. Ist mir völlig egal, welche Hautfarbe, welches Geschlecht oder was auch immer die haben. Ich würde jetzt Aristoteles anführen, aber der hatte einen Dödel. Ja, und ich habe Aristoteline. Also ich hab lieber ein Panel mit 5 Männern oder mit 5 Frauen, egal. Das ist mir lieber, wenn die wirklich zum Thema was Fundiertes beitragen können. Als eine Feministin, ne? Egal in welcher Kombination, einfach eine Quotenperson da sitzt. Sei es ein Quotenmann oder eine Quotenfrau, die nur da ist wegen dem Geschlecht und nicht, weil irgendwas beizutragen ist. Ich bin für 5 Freunde und Timmy den Hund. Ist auch George dabei. Ja. Oh, George ist aber auch schon fast transgender, ne? Werden Sie nicht wütend, in Klammern hysterisch, wenn Sie auf Ihre Privilegien angesprochen werden? Wenn du das in vernünftiger Form tust, Margarete. Okay, wenn du mir aber sagst, du, Robert, kannst die Fresse halten, du bist Patriarchat, du bist Privilegien, du bist bla, dann werde ich wütend, weil ich lasse mich nicht so verallgemeinern. Erwarten Sie keinen Applaus, erwarten Sie Streit und Kritik. Wenn Sie glauben, dass Sie für Ihren Einsatz für Gleichberechtigung mehr Anerkennung verdienen als eine Frau, lassen Sie es lieber gleich. Ja, aber du hast bisher noch nichts gesagt, was mit Gleichberechtigung zu tun hat. Ja, und wir sind schon beim letzten Punkt. Ja. Bedanken Sie sich bei Feministinnen für ihre Arbeit. Männer, die an veralteten Geschlechterrollen festhalten, drohen mehr psychische Probleme, hat eine Studie 2016 gezeigt. Toxische Männlichkeit ist heilbar. Schützen Sie sich. Dankeschön. Du unterstellst also den Menschen, die nicht deiner Sekte folgen wollen, Geisteskrankheit, Margarete. Weißt du, wie man sowas nennt? Hatte ich vorhin schon mal gesagt. Gaslighting. Du bist genau das, wovor du warnst. Du bist ein Arschloch. Das habe ich so nicht gesagt. Das kam irgendwo aus dem Off. Nee, also wirklich, Margarete. Unterirdischster Text seit langem. Ja. Man muss ab und zu mal gucken, wie weit man geht für Geld, ne? Schau mal, laufen hier einfach für Leute rein. Sag mal, geht mal weg hier. Oh. Tja, und aber vielen, vielen Dank, Frau Stokowski, für diese tollen 40 Punkte. Meine Meinung ist weiterhin bestätigt. Stokowski, 0 Points. Die Stokowski mag ich immer. Die schreibt immer so wirres Zeug. Das ist einfach unterhaltsam. Das ist so, wie wenn man einem Affen zuguckt, wie er Fahrrad fährt. So. Weißt du, dem Affen bedeutet das nichts, aber irgendwie für einen selber ist das total, weißt du. Ich find's lustig. Und hier auch mal wieder aus der Abteilung. Mir hat die Überschrift halt schon irgendwie fast das Genick gebrochen. Frauen oder Menschen mit Behinderung, wie divers ist Game of Thrones wirklich? Ja? Sind Frauen Menschen mit Behinderung? Oder? Ich dachte jetzt schon, ich wollte auch gerade sagen, ist jetzt Frauen oder Menschen mit Behinderung? Ist das jetzt eine alternative Bezeichnung oder wie? Wir nennen sie Frauen oder Menschen mit Behinderung. Wegdingsen und dann hätte man nur noch Frauen oder Menschen mit Behinderung? Fragezeichen. Und kaum eine Serie verflechtet in ihrem Drehbuch. Ist das richtig? Ist verflechtet richtig? Ja, wahrscheinlich. Komisch irgendwie. Ja, ich, also wie gesagt, ich bin ja auch gar kein, ich habe keine Ahnung von Game of Thrones. Und, auch nicht. Also die Hauptfiguren sind zwei Frauen, eine aus Inzest geborene Frau, die gehört dazu. Du bist viel zu leise. Ein Mensch mit Behinderung, also ein Imp, wie heißen die nochmal hier? Midget, ein Zwergwüchsiger, genau. Ja, ein Bastard, also ein unehelich geborener Sohn, also irgendwo, du hast Varys, der Eunuch ist und farbig, also. Ja, aber so, Alt-Right ist auch dabei, ja. Reicht das schon? Und Homosexualität und so weiter und Bisexualität scheint völlig normal zu sein. Ich denke an Oberyn zum Beispiel. Biersexualität. Und was ist mit Maid? Ja, also ich Game of Thrones, gut, ist vielleicht eine schöne Serie. Ich habe sie mir persönlich auch noch nicht angetan. Aber ich finde es wirklich faszinierend, in wie vielen Sachen Game of Thrones einfach immer wieder vorkommt als Beispiel für irgendwelche Sachen in der echten Welt. Hallo, es ist eine fucking Fantasy-Serie. Ja, aber gut, was willst du von der Generation erwarten, die jegliche Metapher mit Harry Potter irgendwie, also die keine andere Metapher mehr kennt, außer Harry Potter. Und jetzt halt noch Game of Thrones. Oh. Ja, und hier haben wir dann, es ist ja ein neues Star Wars-Spiel angekündigt worden, Fallen Order. Soll wohl zwischen der klassischen Trilogie und der neuen Trilogie spielen. Und der Typ, die Hauptfigur ist ein Mann. Ein weißer Mann. Und ihr könnt euch vorstellen, was das dann unter den üblichen wieder. Das ist so eine vertane Chance. Was hätte man da alles machen können? Was hätte man die Spiele voranbringen können, wenn man da jetzt statt dem weißen Penis irgendwie eine schwarze Vagina. Das ist vielleicht irgendwie den größten Teil der Spieler gar nicht interessiert, welches Geschlecht die Figur hat, was wir auch schon 100-mal thematisiert und aus verschiedenen Studien und etc. zusammengetragen hatten. Das interessiert halt PC-Gamer nicht, aber ja. Ja, rudimentäre Recherchen wären ja auch furchtbar, wenn man eine progressive Agenda hat, die man in die Welt hinaustragen möchte, weil Gründe. Ja. Weil Stereotypes ran, der auch schon wieder debunked worden ist. Aber ja. Ja, ich muss sagen, das lässt mich tatsächlich kalt und es wundert mich auch, weil es ist ja Star Wars, aber dieses Star Wars ist so verkackt worden. Ich freue mich ein bisschen, dass Palpatine zurückkommt vielleicht. Nein. Aber irgendwie bin ich der Einzige. Ich scheine der Einzige zu sein. Alter, man kann auf jeden Fall nicht aus vollem Lauf mit Laserschwert über einen TIE Fighter springen. Nö, der TIE Fighter würde sofort schießen. Ja, da gibt es da das Mem zu. Nach einer Sekunde peng. Und außerdem, ein TIE Fighter würde nicht auf Bodenhöhe so fliegen. Das würde funktioniert nicht. Für wen seid ihr eigentlich? Für die Rebellion oder fürs Imperium? Ja, das kann man mittlerweile gar nicht mehr. Imperium. Reden wir von den alten Filmen oder reden wir von diesem neuen Blödsinn hier? Für das Hub-Kartell. Ja, weil es gibt ja keine richtig Guten mehr, weil die Guten sind ja irgendwie ganz am Anfang oder am Ende des ersten Films alle ja in die Luft gejagt worden. Also ich weiß nicht. Das ist so falsch. Die Republik waren ja eigentlich schon, die waren schon wieder auf dem Weg zum Bösen werden. Die Guten sind nur Prinzessin Leia, Admiral Gender Studies und der ganze Haufen. Ja, aber wie gesagt, es ist, lassen wir es einfach. Genau. Von mir aus können sie es lassen. Wo wir schon bei Computerspielen sind, ja, jeder kennt ja es gibt ja so in MMO-RPGs und so gibt es diese Winterfest und Halloween und was weiß ich. Ostern. Genau, und hier ist jemand, der sagt jetzt, warum kann ich alle tollen Feiertage in Computerspielen feiern, nur keinen Pride Day? Warum gibt es keine Pride-Veranstaltungen in Computerspielen? Weil die da nicht hingehören. Außerdem glaube ich nicht, dass das gar nicht vorkommt. Es gibt bestimmt Spiele, die das irgendwie verarbeiten, aber halt nicht so als Holiday-Special, weil es kein Holiday ist. Aber man kann in irgendeinem Piratenspiel kann man die Regenbogenflagge an sein selber gedingstes Schiff dran machen. Ja, also ich meine, gibt es den international gefeierten Tag der Homosexualität? Das wäre mir neu. Dann wäre es ja ein Feiertag und wenn es jedes Jahr der gleiche Tag ist und bla. Dann. Ja gut, aber diese Pride-Geschichten sind die nicht irgendwie an einem Jahrestag von dieser Stonewall-Dingsbums-Geschichte. Ja, Frau Stokowski, warum hast du mich darüber nicht educated, hä? Weil du dich selbst educaten sollst, der Mice of Pride Month, oder nicht? Ja, das mit diesem Monat ist völliger Blödsinn. Ist educate yourself dasselbe wie lurk more? Ja, auf jeden Fall, ja, das Übliche, ne? Man möchte gerne, dass alles abgebildet wird irgendwie. Alles, was geht. Spider-Gay, does whatever is Spider-Gay. Ja, in China gibt's Zensur und es werden jetzt neue Regeln aufgestellt, wie Videospiele auszusehen haben. Und deswegen kommen zurzeit keine Spiele raus, bis dieses Regelsystem überarbeitet ist. Und dann gibt es erst wieder weitere Lizenzen. Ich fand das ganz interessant. Also. Was wird hier konkret moniert? Das sind nur eine News darüber, dass es nun neue Regeln gibt. Die sind nicht mal mehr ins Detail gegangen, was jetzt geändert wird oder so, sondern einfach nur haben die News rausgehauen, dass es neue Regeln gibt. Also. Ich habe irgendwie die Tage gelesen, dass im Irak ist jetzt Fortnite und andere und damit alle gewalttätigen Videospiele verboten worden, weil die einen schlechten Einfluss auf die Bevölkerung haben. Finde ich lustig, dass gerade im Land wie Irak, wo irgendwie Gewalt an der Tagesordnung ist und halbe Land in Schutt und Asche gelegt ist, das da ist dann ganz gefährlich, wenn man Fortnite spielt. Spiel, wo man irgendwie in bunten Klamotten aus einem fliegenden Bus springt. Ja, Mann, Bush didn't do nothing. It was all Gamergate. Ja, das ist wahrscheinlich genauso wie dieses Ding hier. Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Einmal mit Profis. Einmal, nein. Ach ja, mit dem Papst Franziskus. Der hat doch letzte Woche auch gemeint, dass hier die Missbrauchsskandale an den 68ern liegen. Nee, Moment mal, das war nicht der Franziskus. Ja, stimmt, der andere. Aber Benedikt. Ja, und der hat es auch nicht explizit auf die 68er bezogen, sondern er hat es halt mit der sexuellen Freizügigkeit da, und das mit den 68ern ist halt eine Interpretation dabei. Ja, aber nicht, warum die Ministranten Syphilis haben, das ist ein Rätsel. Nur Gott kann das wissen. Ja, und das war, glaube ich, auch schon vor den 68ern mit den Syphilis-Ministranten, oder? Ja. Hat uns neulich ein Kommentator drauf aufmerksam gemacht, dass Anarchisten da Schilder getragen haben, auf denen das stand. A scholar of gaming culture and what went wrong with gamer culture. Ja, wenn Sie was über gaming culture wissen wollen, hören Sie auf keinen Fall einem Akademiker zu. Ja, also wirklich gar nicht. Also die wissen nichts darüber. Also oder zumindest misslesen sie alles, was irgendwie normale Menschen über den Bereich denken und sagen und hören und fühlen und sehen. Also. Und worum geht's hier konkret in dem Artikel? Geht's wieder um PewDiePie oder was? Nee, das Condes is both an avid gamer and professional student of gaming culture and wanted to understand attitudes fueling Gamergate itself. Und irgendwie nach der Hälfte von dem Artikel muss ich, obwohl ich den eingereicht habe, ehrlich sagen, aufgehört zu lesen, weil er einfach so dasselbe ist, wie wir das schon so oft hatten. 50% der Spiele sind mittlerweile keine Männer mehr. Gamergate besteht aus weißen, heterosexuellen Alt-Right-Menschen und die Alt-Right verwendet Videospiele, um Jugendliche dazu zu bringen, Alt-Right zu werden. Und dann reden sie mit Memes mit den Leuten darüber und dann entstehen SJW-Vokabeln und dann hast du plötzlich ein NPC-Meme und dessen Scholar wird von Steuergeldern bezahlt, nennt sich Wissenschaft. Stellt euch einfach vor, man schreibt professionell über einen Videospiel-Skandal, der vor ein paar Jahren war und über die Bewegung, die daraus entstanden ist. Und aktuell sterben Menschen an Krebs, also haben tatsächliche Krankheiten, Probleme. Du könntest Friedensforscher werden, dir angucken, wie denn der Islam befriedet werden könnte. Weißt du, du könntest etwas Nützliches mit deinem Leben anfangen, aber du bist Videogame-Scholar geworden und schreibst am Ende auch noch Kram, der komplett gegen dein Subjekt geht, einfach nur eine progressive Agenda. Du hast mal Foucault gelesen und mal Critical Theory mitbekommen und du machst einfach nur Jugendkultur und dann, wenn man das dann Kulturmarxismus nennen muss, wenn dann jemand mit einer linken progressiven Agenda sich das anguckt, dieselben Talking Points hat wie andere progressive Agendisten, Und dieselben Theoretiker lesen und die ganze Zeit Unterdrücker und unterdrückte Linse auf Kultur anwenden und das Kulturmarxismus, das ist das Hassrede, weil Gehirn und so. Ja, da habt ihr's. So, hier haben wir Artikel über die Chefin von Pinkstings, Stevie Schmiedel. Ja, die hat nämlich jetzt vor kurzem wohl zumindest zeitweise jetzt erstmal ihren Job als Chefin von Pinkstings hingeschmissen, weil sie es einfach nicht mehr geschafft hat, menschlicherweise. Und dabei kam dann halt raus, dass es bei Pinkstings irgendwie, glaube ich, 4 Bezahlte gibt und Stevie Schmiedel gehört nicht dazu. Wir haben hier also eine Organisation, die Frauen ausbeutet bis aufs Blut, Männern aber Geld zahlt, wie zum Beispiel dem Typ, der den Artikel geschrieben hat. Was ich ganz lustig finde. Irgendwie, also so. Und sie sind die meistzitierte Frauenrechtsorganisation Deutschlands, was natürlich auch ein super Ding ist. So. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gefragt. Und dann... ja, aber muss man vielleicht nochmal sagen, welches Recht das ist, was die da vertreten. Nämlich das Recht, keine Werbung zu haben, die irgendwelche Freizügigkeit enthält oder so. Also kämpfen die gegen das Recht der sexuellen Freiheit von Frauen an? Die kämpfen für die säkulare Scharia. Deine Spende für Stevies Stelle, also du kannst jetzt mit Geld dafür sorgen, dass die Frau vielleicht doch dann irgendwann mal bezahlt wird, wenn dir das so viel bedeutet. Ich meine, ist völlig klar, wenn jemand einen Burnout hat und irgendwie wegklappt und was nicht mehr schafft, dann ist das immer eine traurige Geschichte und da ist mir völlig egal, ob jemand jetzt auf meiner Seite steht oder im anderen Lager oder wie auch immer, aber 7 Jahre unbezahlt voll powern, kann ich mir schon vorstellen, dass dann irgendwann das Licht ausgeht, ja? Und ich frage mich halt, wie so eine Bewegung, die halt immer irgendwie drauf pocht, dass sie alle mitnehmen will und dass sie darauf achtet, dass niemand irgendwie Schaden erleidet, etc. pp. Wie die halt 7 Jahre lang eine Frau irgendwie an ihrem eigenen Ding Raubbau betreiben lassen konnten. Und das ist ein Verein oder was? Ist sie Vereinsvorsitzende, hat das dann das Freistücken gemacht und die anderen waren angestellt oder was? Könnte sein, ne? Obwohl ja, also wenn man da arbeitet, kann man sich ja auch was auszahlen eigentlich. Ja, ich wäre auch gedacht, dass wenn du halt viel Arbeit machst, dass du irgendwie dafür kompensiert wirst. Und sie war keinen Tag krank. Keinen Tag in den 7 Jahren. Körperlich anwesend quasi. Stevie, werd bald gesund. Ohne dich ist es nur halb so lustig. Ja, wir wollen ordentliche Opposition haben. Mehr pinke Propaganda, bitte. Früherer Verfassungsrichter warnt vor Erosion der Rechtsstaatlichkeit. Der frühere Verfassungsrichter beklagt in der Migrationspolitik eine Diskrepanz zwischen Rechtslage und Staatspraxis. Für Menschen, die auf dem Landweg nach Deutschland einreisen, sei das Grundrecht auf Asyl schlichtweg abgeschafft worden. Das wird wie argumentiert? Er sagt ja, dass das abgeschafft wurde mit dem Dublin-Vertrag, was ja im Prinzip auch richtig ist. Hat er aber auch gesagt, dass man ja die Grundrechte einschränken könnte dann auf Leute aus bestimmten Gruppen oder so. Und da frage ich mich dann, inwieweit das dann noch ein Grundrecht ist, ne? Also ist er vielleicht auch irgendwie derjenige, der den Rechtsstaat da ein bisschen mit eruiert, wenn er solche Forderungen stellt, finde ich jedenfalls ein bisschen komisch. Ja, der Dublin-Vertrag, ja, das kann man natürlich bemängeln, dass er nicht eingehalten wird, aber wird wohl von allen nicht so richtig eingehalten. Und ich hatte das von vornherein schon gedacht, dass diese Regelung auch nicht ganz astrein ist. Also gegenüber anderen internationalen Verträgen, dem Asylrecht sowieso. Ja, die Regelung sagt ja nicht, dass man kein Asyl hat, sondern dass man einen Asylanspruch in dem ersten sicheren Land hat, wo man ist. Ja, deswegen heißt es ja hier auch auf dem Landweg. Ja, nur sagen alle Länder, die außen sind, irgendwie, ihr macht uns eine lange Nase oder so. Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch auch so, das Asylrecht gilt doch auch für einen großen Teil der Leute überhaupt nicht, die hierher gekommen sind in dieser Flüchtlingswelle, in der sogenannten. Das gilt im Endeffekt für die Syrer und für sonst keinen. Weil alle anderen kommen mehr oder weniger aus genau, es sind ja nur Bewerber, Asylbewerber sozusagen. Die müssen wieder gehen, wenn es nicht bewilligt wird. Ja gut, Afghanistan auch noch. Aber es gibt viele, die vielleicht schon, also nochmal, es geht halt darum, dass man nicht nach Deutschland einreisen kann, weil wir umgeben sind von sicheren Ländern. Ja, ist das ist der Grund. So, ja. Dass die Leute dann, ich meine, das Grundrecht auf Asyl ist doch weiterhin vorhanden. Ja, es wird doch auch nicht ausgehebelt. Ich verstehe es. Aber wenn es auf bestimmte Leute nicht zutrifft, wie weit ist es denn dann noch ein Grundrecht, habe ich mich halt gefragt. Aber es ist auch nur meine Interpretation oder meine Frage dann dabei sozusagen. Im Prinzip, klar, kann man dann auch das andere sehen als Erosion des Rechtsstaats, denn die eigentliche Regelung ist umgangen worden, ja. Ja, das ist ja auch nicht so, dass das angewendet wird. Die Leute bleiben ja trotzdem hier, obwohl sie... Ja, sag ich ja, die Regelung wird eigentlich umgangen, ne? Und das Dublin-Abkommen sagt ja nicht nur, dass du das quasi an den europäischen Grenzen die Flüchtlinge aufnehmen, sondern eigentlich sollen die ja auch auf die anderen EU-Staaten dann verteilt werden, damit die Belastung an den Grenzen nicht so an den Grenzen was ist. Also letztendlich, es geht darum, dass sie da einen Asylantrag in Italien machen, den gewährt bekommen und dann, okay, du hast Asyl in der EU quasi. Deutschland hat auch Kapazitäten. So. Also. Ja, dann sind sie in anderen Ländern zumindest eine Art von Puffern. Ne? Ja. Ja gut, das Interview werde ich mir nochmal durchlesen und nochmal darauf eingehen, weil ich weiß, das war nicht so lang. Ich weiß es nicht, dass ich weiß nicht, ob die Überschrift wirklich das wirklich so wiedergibt, was da vorgeht. Ich habe heute gelesen, aber was halt in die Richtung geht auch, irgendwo in Amerika, ich glaube in Dallas oder so, hat ein Richter jetzt beschlossen, dass Diebstahl bei einem Wert von einem gestohlenen Gegenstand bis $750 nicht mehr bestraft werden soll, wenn derjenige, der das geklaut hat, das nicht aus wirtschaftlicher Bereicherung tut, sondern weil er den Gegenstand zum Leben gebraucht hat. Ja, aber aber ich meine, ich habe es ja auch schon mal gesagt. Mundraub für $750. Ja, aber hier, pass auf, die Grenze von $1,000, die gibt es heute schon in San Francisco, Los Angeles und Austin beispielsweise. beispielsweise. Doch, doch. Alle Straftaten unter 1000 Dollar werden gar nicht mehr angezeigt. Das ist aber Amerika. Es ging ja mehr darum, wie der deutsche Rechtsstaat oder das deutsche Rechtssystem erodiert oder so. Ne? Erodiert, würde ich sagen. Das ist. Und da kann man auch ein paar andere Punkte finden. Also ich hatte ja diese Geschichte mit dem Verfassungsgericht zum Beispiel selber angesprochen, dass sie ja auch nicht, dass sie auch recht willkürlich arbeiten können und so. Ja, also da will ich schon ein paar andere Punkte sehen, auch dass sie Merkel einfach so die ganzen Atomkraftwerke abschalten konnte. Da hat sie auch ein paar Gesetze missachtet, die man eigentlich hätte beachten müssen und so. Was hätte ich da jetzt eher drunter verstanden, aber der Papier redete da eben nur von den Migranten. Ne? Ja, als nächstes sind die Autos von der AfD, die abgebrannt wurden. Drei Smart, ich glaube Elektro-Smart sogar. Der kostet allein der Umbau auf Elektro schon 15.000 Euro pro Stück. Also es sind mal gut 80.000 bis 100.000 Euro Schaden, die da entstanden sind, finde ich schon krass. Ja, man vermutet natürlich nur, wer das war. So richtig, das ist nicht klar. Und Autos anstecken ist aber doch leicht. Ne? So. Werden ganz sicher nicht die üblichen Verdächtigen gewesen sein. Wahrscheinlich nicht, nein. Nee. Spontaneous Self-Combustion. Ja, ist natürlich keine Form der politischen Auseinandersetzung, ne? Also geht überhaupt nicht, finde ich. Es eskaliert schon wieder weiter. Ne? Irgendwie. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Ja, hier ist eine kurze Meldung, das ist etwas sehr komisch übersetzt von Google Translate, weil das von der arabischen Seite ist. Ja, am Tag, wo die Sache passiert ist mit Notre Dame, ja, ich denke mal, das haben alle mitbekommen, gab es auch in einer Moschee in Jerusalem, auf dem Tempelberg, auch ein Feuer. Ja, es wurde sehr wenig darüber berichtet. Wie gesagt, ich habe hier tatsächlich nur einen arabischen kurz, knapp Bericht gefunden und den konnte man auch nur durch Google Translate jagen. Außer der eigentlichen Moscheegebiet. Genau. Aber auf dem Tempelberg halt. Auf dem Tempelberg, ja. Aber ja, hab ich auch erstaunlich wenig von gelesen. Ja. Aber wenn das ist auch gelesen und mich gefragt, wo das sein soll. Also direkt auf dem Tempelberg war das doch, glaube ich, nicht. Und dann das ist in dem sogenannten Wächter, wie heißt das? Die Wächter, das Wächterquartier oder sowas. Okay. Das ist hier in der Übersetzung einfach nicht durchgekommen. Also es steht das große Ding auch nochmal in Flammen. Das ist auch ganz schnell wieder gelöscht. Nur wenn an dem Tag nicht Notre Dame gebrannt wäre, ich glaube, dann wäre das die Meldung des Tages. Ja, aber gewesen. Warum denn? Okay. Wenn du so wirklich so, da hat jemand dann irgendwie Papier angezündet, das ist ein bisschen gebrannt. Das ist ja auch keine internationale Meldung. Du kriegst ja auch nicht für jeden Brand in Deutschland irgendwie. Also wenn es um den Tempelberg in Jerusalem geht, da sind die Leute doch recht sensitiv normalerweise. Die Metalldetektoren und so weiter alles rum. Ne? Das ist ja jetzt nicht viel zu leise, ja. Näher ans Mikro. Auf dem Tempelberg stehen ja auch die Metalldetektoren und so weiter rum. Also da oben ist ja schon eine relativ hohe Sicherheitsstufe. Und wenn da irgendwie was brennt, ist natürlich, ist mit Vorsicht zu genießen. Ne? Tja, und jetzt geht es ja weiter zur Kathedrale. Und es hat ja jetzt schon einige weitere Erkenntnisse gegeben. Es wurde jetzt verlautbart, dass es wohl ein elektrischer Kurzschluss war, der in der Feuerbrandanlage, die vor 15 Jahren eingebaut wurde, entstanden ist. Ja, hier haben wir das Interview mit einer Dummermeisterin. Das war auch am Tag der Sache und die hat schon am Tag, wo es passiert ist, direkt gesagt, okay, wenn wir uns den Turm angucken, da ist nicht so viel, was das Holz überhaupt in Flammen hätte stecken können. Das Einzige, was da ist, ist halt diese Elektronik von der Brandmeldeanlage. Ja, und das ist ja jetzt, die sagen nicht unbedingt, dass es an der Brandmeldeanlage liegt, ja, aber das ist ja mehr oder weniger das, wovon es jetzt ausgegangen wird. Ja. Nun ja. Der Kurzschluss den Brandmelder zum Feuer führt, das ist natürlich geil. So, also hier, was sie halt im Endeffekt sagt, Moment, ich suche das kurz. Ich finde es jetzt nicht genau. Ja, aber im Endeffekt schaut euch das Interview durch und ich fand es halt sehr interessant. Ja, dass sie das sofort gesagt hat, weil sie wohl auch vor Ort war, eine Dombauerin, die sich halt mit der Architektur auskennt. Und die Aussage von der schätze ich dann doch sehr positiv ein. Ja, gut. ist sehr schade, was passiert ist. Absolute Tragödie. Die Emotionen schießen hoch. Die einen sind total entsetzt. Andere Leute, ja, finden es positiv und äußern sich auch so aus verschiedenen Gründen. Ja, und ob man jetzt ein religiöser Mensch ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ja, das ist ein Weltkulturerbe. Das ist ein Kunstartefakt. Ja, jeder, der da irgendwie das gut findet, dass damit was passiert ist, aus welchen Gründen auch immer, sollte man wirklich überlegen, ob man sich nicht mal vielleicht seine Prioritäten neu setzen sollte. Ja, und natürlich gab es sehr viele Überreaktionen. Viele Bilder aus der Situation, wo irgendwelche lächelnde Leute gezeigt wurden, sind rumgegangen und dann wurde darauf halt hingewiesen von der einen Seite, seht ihr, da, das finden die wieder toll. Und auf der anderen Seite ist es dann wieder so gewesen, dass man in solche Bilder einfach nicht so viel reininterpretieren kann. Ja, das Bild, was beispielsweise jetzt eingeblendet wurde, das war einfach, ja, in einer Sekunde lächeln sie und eine Sekunde später lächeln sie halt nicht mehr. Und man sollte in solche Bilder nicht so viel reininterpretieren. Da sind bestimmte Aussagen, da kann man doch vielleicht ein bisschen mehr reininterpretieren. Aber rein optische Bilder, lasst euch doch nicht verarschen. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Ja, lasst euch nicht instrumentalisieren. Es ist eine Tragödie. Ja, und auch die Meldungen, dass sehr viele Kirchenfeuer und Kirchenvandalismus in Frankreich stattgefunden haben in letzter Zeit. Ja, das ist auch passiert, aber man musste auch nicht unbedingt einen Zusammenhang direkt finden. Ja, und sehr viele von diesen Taten wurden auch nicht unbedingt von Muslimen verübt, sondern einfach von irgendwelchen militanten Atheisten. Letzte Woche hatte ich ja von den militanten Vegetariern erzählt. Ja, die Franzosen sind halt, können manchmal sehr rabiat sein. Das sieht man ja auch an der 23. Woche der Gelbwesten. Ja, was mich wirklich erschüttert hat, ist die Uninformiertheit vieler Leute. So, ja, Notre Dame ist doch ein Zeichen für die Verbrechen von Frankreich in der Kolonialzeit. Das alles mit dem Blut der Schwarzen. Jungs, wisst ihr, wann das Ding gebaut worden ist? Es tut mir sehr leid, eure Träume zerstören zu müssen. Aber hier wurden weder Afrika für ausgebeutet, noch sind da Sklaven irgendwie auf die Gerüste getrieben worden. Notre Dame war ein Inside-Job, weil das Feuer von innen kam. Bam, bam, bam. Ich habe nach heutigem Maßstab gemessen, ja. Eine Sache fand ich sehr gut, das ist auch durch die Medien gegangen, wie der französische Staat sich auf solche Risikoszenarien vorbereitet, weil halt, es ging ja auch durch die Medien, sehr viele Leute wollen jetzt hunderte von Millionen spenden, damit das wieder aufgebaut wird, pipapo. Die Tatsache ist allerdings, dass der französische Staat dafür schon einen Fonds hatte, der mit gut Geld bestückt war und das Material für den Wiederaufbau, weil das so ein bestimmtes Holz ist, das gibt es zwar auch, allerdings nicht in der ausreichenden Größe, es wieder 1:1 wieder aufzubauen. Und deswegen wird es jetzt wahrscheinlich so passieren, dass es einen Architekturwettbewerb gibt und hoffentlich nicht ein total postmodernes architektonisches Monstrum dabei rauskommt. Ja, aber das ist ja schon zu befürchten, wenn Norman Foster sagt, oh Wahnsinn, super toll, freue ich mich schon drauf. Und wenn es auch schon Schlagzeilen gibt wie lasst uns Notre Dame so modern wie möglich restaurieren, damit die Alt-Right sich ärgert. Weil alle Leute, die nicht möchten, dass ein jahrhundertealtes Kunstwerk verschandelt wird, sind natürlich die Alt-Right. Ja, ist klar. Es ist ein Kunstwerk und sollte deswegen restauriert werden. Wenn ein Gemälde irgendwie beschädigt wird, dann verändert man ja auch nicht das Bild. Ja, sondern man restauriert das Kunstwerk. Und sollte es wirklich aus materialtechnischen Gründen, dass halt die Eichenbäume noch nicht groß genug sind, um diese tragenden Balken zu bilden, sollte deswegen die Architektonik verändert werden, dann sollte man einfach andere Baumaterialien nehmen und nicht irgendwie Glastürme machen oder irgendwelche anderen Metallspitzen oder sonst irgendwas. Und ich habe die Hoffnung, dass weil Notre Dame ja doch so ein Weltkulturerbe ist, dass die das versuchen, wieder in den Originalzustand zurückzusetzen, ja, wie es geht. Ja, Originalzustand ist auch schwierig, weil das, was wir heute als Notre Dame kennen, mit diesen ganzen Wasserspeiern, mit den Rosettenfenstern, das sind ja alles, oder der, auch dieser Spitzturm, der da oben drauf war, der da zusammengebrochen ist, sind alles Elemente, die erst im 19. Jahrhundert dazugekommen sind. Also vorher gab es gar keine, zu Zeiten Victor Hugo's gab es keine Gargoyles oben auf den, keine Wasserspeier und den ganzen Kram. Also Rosettenfans. Die meisten dieser Fressen und Kunstwerke sind ja auch von der Sakralorganisation, das ist so eine kirchliche, kunsthistorische Organisation, sind ja auch entfernt gewesen für Restaurierungsarbeiten, ganz separat davon. Deswegen das Gute ist, dass halt sehr viele wirkliche Kunstgegenstände, die nicht wirklich das Bauwerk an sich sind, gerettet werden konnten. Die New York Times hat von einem Wunder gesprochen. Also ja. Apropos Wunder, es ist ein Wunder geschehen. Michael Gassmann bringt den Character Realism in die Welt. Welche Genkombination macht einen guten Unternehmer aus? Man spricht natürlich auch in dem Artikel davon, dass das mit den Genen alles immer sehr kompliziert ist, dass es ein Einflussfaktor ist, der aber nur einen gewissen Prozentsatz ausmacht, dass sehr viel Umwelt dazukommen muss, aber dass halt zum Beispiel risikobereitere Eltern halt in der Regel auch risikobereitere Kinder haben, das aber halt Evolution funktioniert halt auch dadurch, dass du viele Varianz hast. Du gibst deine Gene schon irgendwie weiter, aber du hast halt auch Varianz. Deswegen ist das alles immer mit sehr viel Vorsicht und Abers und hast du nicht gesehen, zu genießen. Aber hier in dem Artikel spricht man von Unternehmergenen und wie die sich auf den Menschen auswirken. Also ja, ich fand das interessant. Character Realism. Ich dachte schon, das wäre jetzt wieder sowas mit drei Klammern oder so, dass die dann Abstammung und so. Ich weiß, wenn man Geschäftsgeschick und Gene miteinander verquicken will, dann steht man schon halb irgendwie in Nürnberg. Ich weiß es nicht. Ja, aber da gibt es auch ein relativ interessantes Buch, das heißt Our Political Nature, The Evolutionary Origin of What Divides Us. Da geht man auf erblich bedingte Policy-Präferenzen ein und wie du halt sozusagen verschiedene Parteien halt, dass das halt auch von einem Charakter geformt wird und dass ein Charakter wiederum halt genetischen Ursprung hat, dass es verschiedene Adaptionsstrategien von der Natur sind, ist sehr interessant. Also, sehr interessant. Das nächste Interessante ist hier, dass wir einen Haufen Bücher haben, die veröffentlicht werden, wo ein Haufen Leute sagen, wie furchtbar Technologie ist und dass wir Neoludismus haben und dass sie zum Teil auch zu extremen ins Extreme neigen und dann halt auch Ted Kaczynski toll finden. Ah, oh, so ein weißer Mann, der war nur missverstanden und tralala und so. Also mit so ein bisschen Luddite Terrorism liebäugeln und der Artikel warnt hier davor. Und falls ihr euch fragt, was das American Institute for Economic Research ist, ja, das ist eine Denkfabrik und Denkfabriken sind interessant, weil die oftmals in eine Richtung denken. Die hier denken sehr viel in freier Markt und mehr Wirtschaft. Ja, also den Ted Kaczynski, den du gerade angesprochen hast, der ist ja als der Unibomber infamos geworden in Amerika, sitzt ja auch weiterhin im Gefängnis. Der war ein Professor an einer Ivy League-Universität in Amerika, einer der meistgefeierten Koryphäen seiner Zunft, seiner Branche. Und der hat halt irgendwann... ist halt irgendwann davon überzeugt gewesen, dass die Menschheit durch die Technologie ihre Menschlichkeit verlieren wird und wir uns selber dadurch zerstören und hat ein Manifest, hat halt mehrere Bomben verschickt und hat ein Manifest geschrieben, das veröffentlicht wurde und der hat auf jeden Fall übertrieben. Bestimmte Denkansätze okay. kann man nachvollziehen, aber ihn hat es halt in den Extremismus getrieben und davor kann man nur warnen. Ja, das ist eine Black Pill. Da muss man nicht gut. Da hat, glaube ich, auch mal der Schattenmacher ein Video dazu gemacht, glaube ich. Das ist quasi genau das Gegenteil von dem Transhumanismus. Genau das Gegenteil. How Prosperity Democratized Global Tourism. 1955 waren New York, London bei $2,737 und heute kostet es so wenig wie $200 zu fliegen. Und 1944 haben sie ein Beispiel genommen von Isaiah Berlin, dass Isaiah Berlin alive in seiner Biografie halt davon gesprochen wird, dass damals halt der Flug halt sehr krass war, dass du halt so eine Luftmaske, Atemmaske hattest und dass halt die Kabine halt das mit dem Druck nicht so wirklich der Ausgleich da war. Und dass du dann viele Stunden einfach nur im Dunkeln durch halt so der Röhre geatmet hast. Und dass das halt ziemlich krass war. Und Asaya Berlin hat da immer nachgedacht. Und wir haben dann mehr Philosophie bekommen, weil Berlin mehr nachgedacht hat. Asaya Berlin, Fox und Hedgehog, ist auch immer sehr interessant. Also ist er ein kluger Typ. Also, ja. Right Ward, ho, the top 10 funders behind the surging of the libertarian movement. The Givers, das Buch, das will ich jetzt auch die Tage lesen. Bin ich mal gespannt, wie das denn in der Philanthropie und mit Geldern in Richtung libertäre Bewegung aussieht. Und es ist ein Artikel, der ganz gut zusammenfasst, welche Stiftungen für konservative oder libertäre Bewegungen, Gruppen, Thinktanks, etc. Halt Geld rüberschieben. Ja. Und das war's auch schon. Ist Apostasy heritable? Das fand ich ziemlich interessant, dass man, Results reveal that genetic factors explain approximately 34% of the variance in cessation of prayer and 75% of the variance in religious disaffiliation. However, genetic factors do not influence the disengagement from religious institutions. N gleich 300 und es war mit Zwillingen. Also, ja. Also ich fand es interessant, dass man sozusagen ein Stück weit einen genetischen Faktor hat für wie viel man glaubt oder nicht glaubt. Also ja. Und wie gesagt, alle Abers, weil Genetik kompliziert ist, vom Unternehmerartikel bitte auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Bei Genetik immer oft Aber denken, weil es kompliziert ist. Nochmal. Die Frage ist ja auch, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen den Genen oder wurde der nachgewiesen oder einfach nur eine Häufung von bestimmten Genen bei bestimmten Personengruppen? So, ne? Eine Häufung von bestimmten Genen, die dazu führen, dass du Atheist wirst. Also. Ja, aber wurde der direkte Zusammenhang nachgewiesen oder gibt es nur eine Korrelation? So, ne? Weiß ich nicht, ich habe den Artikel nicht gelesen. Steht da drin? Da musst du dann lesen, wenn du es im Detail wissen möchtest. Alles klar. Scientists print world first 3D heart using patient's own cells. Das kleine Herz funktioniert nicht und das war nur so groß wie ein Euro-Stückchen, aber ich fand es total krass, dass in Israel ein paar Wissenschaftler mit einem 3D-Drucker ein halbwegs funktionierendes Herz gedruckt haben. Also das hat nicht so richtig gut geschlagen und also... Das ist so ein bisschen so ein Spoiler, dass sie das irgendwann mal hinbekommen, aber ich fand es halt krass, dass sie mit 3D-Druckern wachsen lassen oder so, anstatt das zu drucken. Warum macht man das überhaupt? Was ist da der Vorteil an dem Verfahren? Verstehe ich gar nicht. Das wächst ja normalerweise, sind das so Zellen, die wachsen. Naja, das können wir halt noch nicht, ne? Aber du kannst halt irgendwelche Zellen halt in die Form irgendwie bringen von den Menschen. Okay. Gut. Die Sache ist halt, dass bei einer Transplantation von Organen es passieren kann, dass diese Organe abgestoßen werden. Und je mehr diese Organe zu deinem Körper passen, sag ich mal, von der Genetik her, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding abgestoßen wird. Wenn du also ein Herz transplantiert bekommst, das aus deinen eigenen Zellen gemacht wurde, ist die Wahrscheinlichkeit einer späteren Komplikation, dass das Herz abgestoßen wird, sehr gering. Deshalb ist das geil. Und du kannst die Dinger nach Bedarf dann herstellen. Who makes a good citizen? The role of personality. Among other findings, we document a positive relationship between the endorsement of good citizenship and narcissism and a negative relationship for psychopathy. N371. Also Narzissten sind gute Bürger. Weil wir immer nur schlecht über Narzissten reden, da habt ihr was Gutes. Das Universum ist wieder im Gleichgewicht. Nee, weil wir doch neulich mal das Buch Becoming the Narcissist's Worst Nightmare hatten. Und hier haben wir dann noch einen Artikel darüber, dass Märchen und Pornografie Ehe zerstört, was ich jetzt nicht unbedingt sehe. Aber ich wollte euch den nicht vorenthalten. Mark H. Butler hat einen tollen Artikel geschrieben. Ich bin nur zur Hälfte durch, weil ich dann die Augen gerollt habe, aber Ja, da habt ihr's. Ja. Schon eine Menge Wein analysieren, ne? Ja. Und hier haben wir ein Buch, The Myth of the Rational Voter, Why Democracies Choose Bad Policies, New Edition, was in meinen persönlichen Bias reinspielt, weil ich habe so die Ansicht, dass 90% der Menschen kaum bis gar nicht rational nachdenken und dass die obersten 10% nur selten rational nachdenken und dass sozusagen Rationalität eher so die Ausnahme, der Ausnahmezustand für den modernen Affen ist und dass wir in der Regel die ganze Zeit nur nachträglich rationalisieren, was wir halt gefühlt so von der Welt halten. Und dieses Buch spielt halt sehr, sehr gut in meinen Bias rein. Er spricht von ökonomischen Grundwissen und wie das mit Bildung korreliert und dass sozusagen verschiedene politische Ausrichtungen halt kaum was darüber aussagen, dass du mehr über Ökonomie weißt und dass halt ein hoher Bildungsgrad dir hilft, mehr über Ökonomie zu wissen. Und ein paar Bauchschmerzen habe ich selber mit dem Buch auch, weil bei manchen Sachen sage ich auch, ja, der weiß jetzt auch nicht. Aber es ist ein Buch, was in meinen Bias, dass wir alle Affen sind, da spielt und ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ich finde es klasse. Also, aber mit auch Bauchschmerzen, weil alle dumm sind. Mich sind eingeschlossen. Auf dem Titelbild eher aus, als ob wir alle Schafe sind. Ja, das auch. Das auch. Also. Nun, man muss ja nicht immer alles rational sehen. Wir sind ja immerhin Menschen mit Emotionen, ne? Und keine Computer. Ja, ja, sind wir auch. Also ich will da die Rationalität auch nicht so übersteigert darstellen oder so, dass das das ultimative Gute ist, sondern einfach nur halt, wir sind weniger rationell, wie wir denken. Wow, was für eine Erkenntnis. Weißt du, das ist auch, ja. Und jetzt kommen wir hier zu einem Buch, was ein Roman ist, The Powers of Earth. Der Autor, der hat auf Twitter den Hardcore-Twitter-Grind. Und das ist ein Roman, den ich neulich gelesen habe. Und er hat mir sehr gefallen. Der hat den Prometheus Award gewonnen, der mir überhaupt gar nichts sagt, weil ich Awards eigentlich nicht so feiere. Aber scheinbar hat er den aufs Cover gepackt. Ich weiß gar nicht so genau, was ich euch über das Buch erzählen soll. Mir hat es wirklich sehr gefallen. Es kommen Spoiler Alert, später genetisch veränderte Hunde an Start, die Quatsch machen und halt kämpfen und das Buch ist einfach geil. Handelt davon, dass man den Mond erschließen möchte und da gibt es dann eine UNCAP-Kolonie und die versucht halt ihre UNCAP-Gesellschaft irgendwie hinzubekommen und The Powers of the Earth bei Travis J.I. Kurkorenen. Richtig gutes Buch. Holt euch das. Es ist entspannt, es ist Unterhaltung, es ist auch UNCAP-Kram, jetzt nicht unbedingt negativ oder positiv dargestellt, sondern halt so, sie sitzen dann da in einem Meeting und versuchen irgendwie eine Immigrationspolicy zu machen und dann alle so, ah nein, keine Regeln und tralala, jetzt ist echt unterhaltsam. Also holt euch das Buch und die Erde will dann Krieg erklären gegen den Mond oder auch nicht und ist auf jeden Fall lesenswert. Schöne Unterhaltung. Also ja, da habt ihr. Nice. 2,99 €. Da haben wir es mal wieder, ha? Mio. Sieht's ja aus. Fördert. Haben wir gefunden. Ja, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Gegen den kulturmarxistischen industriellen Komplex werden wir ankämpfen! Ja. Und geht in den Wald, bei dem Wetter, was so schön ist im Moment, bieten die Bäume einen wunderbaren Schatten. Und Grüße nach Frankfurt, beste Leute. Grüße zurück. Tut mir leid, dass ich nicht dort bin. Danke an alle nochmal. Ja, war echt toll. Beste. Beste. Hat mich auch echt ein bisschen gerührt, muss ich sagen, dass so viele Leute irgendwie so viel miteinander zu tun haben, nur weil es uns Äffchen irgendwie gibt. Finde ich eine tolle Sache. Ja. Auch. Oh, jetzt. Okay, aber Leute, nochmal. Bleibt cool, lasst euch nicht triggern, lasst euch auch nicht gendern und ja, genießt noch den schönen Feiertag morgen. Egal, ob ihr religiös seid oder ob ihr einfach nur vor euch hinschillt. Oder ob ihr normale Menschen seid. Ja. Und ihr treibt es mal nicht zu bunt an, ne? Hashtag organisierte Freiheit. Ja, die Weltraumaffen. Die Weltraumaffen, seit wir endlich auf unsere Gegner sauer sind, Bis nächste Woche 18 Uhr. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Zerschlagen. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.